Willkommen bei den Weltraumaffen. Ja. Schönen guten Tag, hallo, was ist da los? Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo? Genau, ist die erste wichtige Frage. Das muss als erstes geklärt werden, sonst bringt das alles nichts. Ja, wir haben Sound. Wir haben Sound. Halleluja! Ja, warum sind wir eigentlich hier? Also jetzt, Samstagmittag und nicht Sonntagabend um 6, wie ich reflexhaft schon sagen wollte. Das ist eine gute Frage. Worum geht's heute eigentlich? Ja, wer jetzt auf die Abrechnung irgendwie mit dem Netz.dg und der Ehe für alle wartet, der wird sich bis morgen noch ein wenig gedulden müssen, denn wir haben noch einen riesigen Stapel Republika zu besprechen und das werden wir. Wir haben gedacht, am Samstag mal was Leichteres. Genau, wir wollen uns heute mal mit den positiven Dingen beschäftigen. Ja, eine geistige Lockerungsübung, weißt du, ein paar Postmodernisten von der Republika uns angucken, die ihr Gewäsch kundtun. Margarete Stukowski und Eva von Redeker. Solidarität. Anonyme Liebe organisieren. Es hört sich an wie Swingerpartys auf dem Autobahnrastplatz. Hatte ich erst auch gehofft, aber ging dann doch nur um andere Sachen. Ja, dann schauen wir mal, was es mit dem Rastplatz auf sich hat. Ja. Rastplatz der rostigen Ideen. Margarete! Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Solidarität, anonyme Liebe organisieren. Als Eva und ich uns auf den Titel unseres Talks geeinigt hatten, haben wir die Sache erstmal ein paar Wochen liegen gelassen. Und als ich danach meine Notizen angeguckt habe, habe ich gedacht, anonyme Liebe schon organisieren. Das klingt... Was meinst du? Die ersten verlassen schon den Saal. Ja. Da ist doch gerade jemand aufgestanden und gegangen, hat sich gedacht, nee, ach, die Stokowski ist das. Er hat gelesen Wake Up und hat sich gedacht, gute Idee. Wake Up, Stand Up, Leave. Nach Darkroom. Und ist es nicht eigentlich genau das, was wir meinen? Menschen treffen sich an einem verabredeten Ort, sie machen Sachen miteinander, dann gehen sie wieder. Sie wissen nicht mal ihren Namen, aber sie wissen, dass es gut war. Ist es nicht genau das, was wir wollen? Ich glaube, das ist jetzt illegal seit letztem Jahr. Wir wissen nicht mal, ob wir das genau wollen eigentlich, ne? Und trotzdem machen die das. Das genau. Consent ist denen fremd. Das stimmt wohl, ja. Muss man dann hinterher nochmal fragen, ob das dann legal war oder nicht. Genau das, nur größer. Viel größer und leider auch viel komplizierter. Aber eigentlich ist es ganz ähnlich. Es geht um Bedürfnisse und Wünsche, um Verabredungen und um Geben und Nehmen. Ja, aber was soll Liebe als gesellschaftliches Konzept sein? Und das in einer Zeit, in der wir ständig von Hass sprechen. Hate Speech, Hate Mail, Hate Crime. Ihr redet ständig von Hass, das stimmt schon. Ja. Ihr seht den überall, wo nur jemand sagt, die Einwanderungspolitik müsste man überdenken, seht ihr schon Hass. Wo jemand sagt, gibt es wirklich so viele Gender, seht ihr schon Hass. Ihr seht Hass, wenn ihr Videospiele spielt, in denen ein Mann die Hauptfigur ist. Das ist Hass. Oh, Margarete. Rechtsradikale in Regierung. Mehrheiten mit Ängsten vor Minderheiten und Minderheiten mit Ängsten vor Übergriffen. Wenn vom Rechtsruck die Rede ist, der zurzeit an vielen, vielen Orten der Welt gleichzeitig stattfindet, ja, wie zum Beispiel in Deutschland, wo wir jetzt die Homo-Ehe haben, da ist so der Rechtsruck, dass jetzt die Konservativen gesagt haben, wir brauchen Homo-Ehe. Genau, ja. Deswegen sind wir absolut rechts. Weißt du, so rechts, das gibt's gar nicht. Ja, und die Minderheiten haben voll Angst vor Übergriffen, so wie in der Silvesternacht in Köln. Ja. Der Linken zum Teil ein riesengroßes Spektakel an Selbstbeschuldigung statt. Haben wir übertrieben mit unseren Forderungen nach gleichen Rechten und Respekt für alle? Ja, die haben wir die sogenannten Einfachen? Die hat übertrieben. Also die queere Linke, die hat ihren zivilisatorischen Narrativ verloren. Eigentlich sind ja die Linken immer so, die für die Prolis aufstehen. Und die Linke steht jetzt mittlerweile für das Geschlechter... Einhorn auf und jeder fragt sich so, hey Leute, was soll das so, euer traditioneller Narrativ für Arme einzusprechen, der ist verloren gegangen, deswegen seid ihr irrelevant sozusagen. Der Rechtsruck, wenn er dann stattfindet, das ist dann sozusagen das Vakuum, was ihr erzeugt habt. Dadurch, dass ihr so seid, wie ihr seid als Linke, hat man dann mit euch keine Alternative zu dem Mainstream, den man hat. Deswegen geht es dann nach rechts. So. So irgendwie so. Leute vergessen. Haben wir gedacht, wir wären eigentlich schon viel weiter in unserer linken, queeren Bubble mit Bio-Kaffee. Waren wir naiv? Waren wir arrogant? Waren wir leichtsinnig? Oder waren wir alles das zusammen? Dieser absurde Mythos, Linke hätten sich in den letzten Jahren hauptsächlich mit Unisex-Toiletten beschäftigt und damit die Sorgen der großen Mehrheit vergessen. Das ist nichts, was sich belegen ließe, denn während wir auf unseren Unisex-Klos saßen, haben wir uns Gedanken gemacht. Also, wie sollen wir umgehen? Das trifft auf jeden Fall schon mal zu. Also, die Bemerkung hat das ja gleich bewiesen. Ja, vor allen Dingen macht uns keine Vorwürfe. Wir sind beim Scheißen sogar schlauer als die Nazis genau. Da draußen. Muss ja erst mal nachmachen. Wir machen es nur auf dem Klo-Gedanken hier. Wir sind die Guten. Mit den Rechten, die allenthalben in Regierungen gewählt werden oder zwar nicht als Erste gewählt werden, aber immerhin an zweiter Stelle landen, wie eben gerade in Frankreich. Wie sollen wir mit dem Hass umgehen? Oh mein Gott, an zweiter Stelle landen, wie eben gerade in Frankreich, wie in jedem Land, weil es eigentlich in fast jedem Land, außer so Vorzeigedemokratien wie China oder Nordkorea, einfach linke und konservative Parteien gibt. Also, oh. Und auch Menschen. Oh, Margarete. Außerdem ist doch die CDU progressiv immer weiter nach links gerutscht. Also, ich, keine Ahnung. Ja, das ist ja das Perverse, dass jetzt auch die Kritik an Eliten, die Kritik an der Ungleichverteilung des Vermögens in Deutschland und so, das wird ja jetzt immer weiter nach rechts geschoben, weil die Linke hat keinen Bock mehr drauf. Ne? Von den anderen Parteien macht das eh keiner, die kümmern sich nur um ihr Klientel. Also ist es sicherlich auch rechts, die Eliten zu kritisieren. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Sie verbreiten. Auf diese Fragen kann es sehr viele Antworten geben, aber eine ist sicher, auf Hass sollte man nicht mit Selbsthass antworten. Zweifel sind gut, aber Zweifel, die zu Selbstzermürbung führen, müssen wir umleiten, damit wir am Ende nicht genau da landen, wo die Rechten uns haben wollen. Vereinzelt, misstrauisch, hoffnungslos, irgendwo am Rand, auf ihre Wahlpartys und Brexit-Verhandlungen starrend. Aber wenn wir da schon mal hinstarren, können wir auch feststellen, Vergemeinschaftung von rechts funktioniert immer wieder gleich. In ihrem Zentrum stehen Nationalismus und die Sehnsucht nach einer vermeintlich geilen, goldenen Zeit von früher, die Sehnsucht nach Autorität und, ohne das können sie es nicht, die Ausgrenzung von allem, was ihnen fremd erscheint und das sie deswegen verachten. Ja. Das ist halt der völlige Humbug der Linken. Das ist der völlige Humbug der Linken. Ich lebe hier mit was weiß ich wie vielen Nationen in meinem Viertel und mit den meisten komme ich super aus und sogar mit den meisten Muslimen habe ich auf der persönlichen Ebene überhaupt gar kein Problem. Also bin ich kein Rassist, sondern ich bin nur dagegen, dass wir unkontrolliert einwandern lassen, was halt zu einer explosiven Mischung führen kann. Das ist alles. Deswegen bin ich nicht rechts. Hör doch mal auf. Ja. Doch, auf jeden Fall. Du musst dir nur mal richtig zuhören. Sie wird deine Liebe durchorganisieren. Und dann wirst du das schon erkennen, wie furchtbar das ist, wenn du sagst, ist es normal, dass 200.000 Flüchtlinge bereits in Italien angekommen sind. Das rechts. Über so Sachen macht man sich keine Gedanken. Man muss überlegen, wie man den Chef in Gulag sperrt. Das ist wichtig. Weißt? So. Ich sag, die Rechten grenzen aus. Ja, was machen die Linken? Die tun nicht auf Hautfarbe gehen oder auf Ethnie, sondern die gehen halt auf Geldbörse. Viel besseres Ausgrenzen, wenn es um Geld geht. Das ist, weißt du, das ist ganz anderes Ausgrenzen. Ja, man muss ja schon fairerweise mal sagen. Also es gibt ja immer diesen Spruch Bunt statt Braun. Und es gab ja dieses Jahr schon so ein Ding, wo sie an die Regenbogenfahne noch braun dran geheftet haben. Ja. Also insofern, ja. Wenn die jetzt noch ein Hufeisen drauf machen, sind wir eigentlich am Ziel, würde ich sagen. Ja. Manchmal schaffen sie es, so zu tun, als wäre ihnen Freiheit wichtig. Aber nur Meinungsfreiheit für die, die rassistisches Zeug reden wollen. Ja, völliger Blödsinn. Ja, das könnte auch aus unseren Kommentaren stammen, von irgendwelchen verwirrten Antifa-Leuten. Ja. Meinungsfreiheit ist ein neutraler Begriff, Frau Stokowski. Und es umfasst genau das, nämlich, dass wir auch uns nicht genehme Meinungen zulassen. Und ja, wenn das rechts ist, sich für die Meinungsfreiheit, für die gesamte Meinungsfreiheit einzusetzen, dann bin ich wohl rechts, ja. Ja, dann same. Ist das wohl so. Dann klebt mir noch irgendwas auf, klebt mir noch Nazi vielleicht auf oder Populist oder irgendein Scheißdreck, es kümmert mich einfach nicht mehr. Ja, also in dem Zusammenhang könnten wir vielleicht nochmal über das reden, was wir letzte Woche ausgespart haben, nämlich diese ganze Witcon-Geschichte. Das war ja halt eben auch so ein Ding, wo sie ja die Anita Sarkeesian den Sargon da beleidigt hat, als Garbage Human und so, auf so einer Veranstaltung. Dumbass. Genau. Oh, ja. Und alle möglichen netten Sachen hat sie mal in den Kopf geworfen. Ja, weil das ist ja auch so ein bisschen so eine Art von Republika, nur mit weniger Politikleuten und so. Aber so vom Vibe her ist es ja auch irgendwie so ein, ja, wir sind gegen Harassment und wir sind für Frieden und offene Gesellschaft und so weiter und so fort. Und Liebe und persönliche Bereicherung und Leute verbal den Ruf schädigen und Hate Speech Councils. Ja, und in deren Code of Conduct, also die VidCon ist so ein Con in Amerika für YouTuber praktisch, wo YouTuber und ihre Fans sich praktisch treffen auf Panels und bei Meet and Greets und was weiß ich. Und der Sargon war halt da und wohl hat sich dann den Vortrag von Anita angeguckt und man muss halt auch sagen, dass nicht nur Sargon da war, sondern ungefähr 20 Leute da in der ersten Reihe gesessen haben und Anita hat das halt nicht ausgehalten, so von ihren Harassern konfrontiert zu werden, indem die da friedlich still und ohne was, ohne Transparente oder irgendwas sitzen und ihren Vortrag hören wollen. Ja, das war ja auch eine Fragerunde danach noch und die wollten ja auch noch Fragen stellen. Das war ja quasi nicht möglich, deswegen. Wobei ja bei den sozialen Gerechtigkeitskriegern Belästigung ja auch immer einfach nur Kritik an der Ideologie ist. Also Anwesenheit offensichtlich schon. Ich habe ja dann auch gefragt, irgendwie, wenn das schon Harassment ist, Anwesenheit an einem Ort, an dem man dich eigentlich nicht möchte, was zum Teufel hat Anita dann bei Videogames zu suchen? Ja. Hätte die sich nicht schon verpissen müssen, als die ersten gesagt haben, hau ab? Ja, aber so funktioniert das ja nicht, weil sie ist ja eine Frau und deswegen muss ja die Dynamik natürlich, ne, die Machtverhältnisse und so, muss sie ja dann bedenken und deswegen. Ja, ist das ja nicht verkehrt dann, was sie macht. Deswegen ist das ja dann gut. Deswegen habe ich die anderen zu fügen. Oder Gerechtigkeit. Aber nur in dem Sinne, dass sie selbst nicht zu kurz kommen wollen, wenn neue Leute ins Land kommen. Ja, das ist voll egoistisch von den Leuten, nicht zu kurz kommen zu wollen. Es ist auch voll egoistisch von den Leuten zu verlangen, dass einfach die geltenden Gesetze eingehalten werden. Also wir haben jetzt von den Leuten, die in der Flüchtlingskrise illegal nach Deutschland gekommen sind, die auch keinen Anspruch auf Flüchtlingsstatus haben, die Kosten, die durchzufüttern, sind genauso groß wie dem Flüchtlingshilfswerk von der UN, das ganze Jahresbudget zu finanzieren. Deswegen kannst du selbst, wenn du einfach nur humanistisch bist, auch sagen, dass das scheiße ist, was da gelaufen ist, weil man einfach nur Geld rausschmeißt für Leute, die nie ein Recht hatten, überhaupt zu kommen. Also, ich, keine Ahnung. Aber das ist auch eine Form von Hass, wenn man das anmerkt. Das ist schon Hass viel, glaube ich. Ja. Deswegen hetzen sie vorsichtshalber gegen die Ärmsten der Armen, damit die bloß nicht zu viel bekommen. Oder sie sprechen von Sicherheit und meinen damit doch nur Ausgrenzung. Ihre autoritätsgeilen Träume von Recht und Ordnung und einer harten Hand. Moment mal, Sie sprechen von Sicherheit und meinen nur Ausgrenzung? Hast du das? Ich würde dich das gern mal von der Versammlung von Opfern hier des Kölner Silvestertarusch sagen hören. Ja? Euer Bedürfnis nach Sicherheit ist doch nur Ausgrenzung. Lasst euch doch befingern. Oder noch eine Ecke weniger dramatisch, halt auch wieder mit dieser VidCon-Sache, ne? Wo es ja dann auch heißt, von wegen, wo meine Sicherheit ist durch irgendwelche Raser hier gefährdet, die nicht meiner Meinung sind und mich in ihren Videos kritisieren. Und wo sie dann da quasi, also die Veranstalter haben sich ja dazu auch nochmal geäußert, auch mit total wirrem Zeug. Und die haben ja dann auch quasi gemeint, so ja, was sie jetzt gesagt hat, hier die Sarkisien, das war verkehrt, aber man muss natürlich trotzdem bedenken, dass sie ja so ein Opfer ist und deswegen ist es dann wieder okay und deswegen haben wir uns bei ihr entschuldigt und so weiter und so fort. Ja, aber das mit dem Harassment, also mit der Belästigung, das war ja auch bei mir der Grund, als ich auf der Republika war, dass ich nirgendwo groß Fragen gestellt habe, weil ich mir halt auch gedacht habe, wenn ich dann irgendjemanden aneck und ich dann das Veranstaltung verlassen darf, nur weil jemand sagt, das ist Belästigung, wenn du kritisch fragst, das ist halt scheiße. Also. Die uns allen zeigt, wo es lang geht. Rechte schaffen es immer wieder, so zu tun, als würden sie für moderne Werte stehen. Sogar das Wort alternativ haben die Facker uns geklaut. Ja, vor allen Dingen, weil es immer nur um alternativ losgeht. Das ist ja eine Retourkutsche auf diesen Spruch alternativ los, der ja auch nicht aus dem linken Spektrum gekommen ist. Sie schaffen es immer wieder, Leute zu verarschen und so zu tun, als sei die Gleichheit, die Linke meinen, in Wirklichkeit Gleichmacherei. Das ist keine Verarsche, das ist definitiv so. Also. Hatten wir nicht neulich auch diesen Vorschlag von so einem feministischen Zirkel der Parität, also im, ja, genau. beim, bei, bei Gendern, also bei, bei Frau und Mann fordert? Also ja, wortwörtlich. Das war die Berliner Erklärung der Frauenverbände, war das. Also durchaus ja. Einflussreiche Leute mit Politikern, auch mit Bundestagsabgeordneten dabei. Und die haben das gefordert, ja, dass hinten quasi das ja. Gleiche rauskommt. Die wortwörtlich Gleichmacherei fordern, also per Definition. Ja, und auch dann, und so Leute schwätzen ja auch dann gerne mal von der Dekonstruktion des Non-Binären und so einem Scheißdreck. Ist es nicht darauf gezielt, ne, eben gerade sowas zu zerstören? Also machen sie doch offen. Ja, und das ist ja quasi, also der Jordan Peterson hat das ja ganz gut mal beschrieben, also dass halt eben dieses Rechte wirklich so ist, wie sie es jetzt gerade sagt, dass sie irgendwie alles versuchen einheitlich zu bekommen, quasi auf ein Level, indem sie halt alles raustun, was nicht gleich ist, und die Linken machen es halt eben, indem sie alles versuchen halt gleich zu bekommen. Sei die Freiheit, die wir meinen, in Wirklichkeit Orientierungslosigkeit. Aber niemals, niemals werden sie es schaffen, so zu tun, als stünden sie für Liebe und Solidarität. Wenn Rechte von Liebe sprechen, dann sprechen sie von Heimatliebe, von schönen deutschen Landschaften und von Kulturerzeugnissen wie Wurst, Bier, Pünktlichkeit. Sie müssen es so abstrakt halten, denn sie können sich nicht auf Menschen beziehen, weil sie dann ganz... Was ist denn abstrakt an Wurst? Das Tier, was da mal drin ist, war, ist vielleicht abstrakt, aber. Ja. Ja, aber sie, also das ist, die Frau will doch studiert haben und will eine Buchautorin sein. Und da fällt ihr nicht das Wort Volk ein, oder was? Da muss sie dann über das Land gehen. Dabei ist das Land, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie man bei zum Beispiel türkischen Nationalisten sieht. Ne? Die leben auch in Deutschland und sind trotzdem türkische Nationalisten. Es geht um das Volk. Und das sind Menschen, Frau Stokowski, auch wenn du glaubst, du seist ein Mensch und die komischen Menschen da unten unterhalb des Elfenbeinturms seien nur so eine Art, keine Ahnung, Arbeitsroboter, die das Geld verdienen, damit Leute wie du irgendwie einen einfachen Job haben. Ganz schnell wieder Grenzen ziehen müssten. Denn Liebe zwischen Menschen ist etwas, was sie bedroht, wenn es nicht auf dem äußerst schmalen Streifen stattfinden soll, den sie dafür vorgesehen haben. Solidarität ist etwas, was sie bedroht, denn sie leben von Entsolidarisierung und von Angst. Solidarität, das mag für einige erstmal verdächtig klingen und Liebe vielleicht ein bisschen kitschig. Solidarität, das klingt für einige vielleicht nach Solidarisierung, genau das machen die Linken doch. Sie entsolidarisieren sich aber doch gleichzeitig auch von allem. Sie entsolidarisieren sich von Weißen, sie entsolidarisieren sich von Alten, von Männern, von Deutschen, von bla. Genau das macht ihr. Ihr entzieht den Leuten um euch rum, denen eure Solidarität gelten sollte, die Solidarität, und projiziert die auf vermeintlich Unterdrückte, damit ihr euch besser fühlen könnt. Ja, ja, und ich glaube auch, also das, was sie jetzt da irgendwie meint mit Liebe, von wegen, was die Leute, also ich habe halt nicht das Gefühl, dass jemand, der jetzt zum Beispiel irgendwie der Meinung ist, dass Homosexualität moralisch falsch ist, für den ist das ja dann eigentlich gar kein Liebesding. So, das wird ja irgendwie so hingestellt mit von wegen hier so ein Triebkram irgendwie, ne, den die Leute halt nicht unter Kontrolle haben oder so. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie von konservativer Seite, also dieses mit Liebe ist ja eigentlich halt das, wie man das dann versucht zu framen, um das halt eben dann politisch voranzutreiben. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert, wie man ja an diesem, ich finde, ziemlich dämlichen Talking Point der Ehe für alle gesehen hat. Ne? Also es ist ja keine Ehe für alle. Das Witzige ist ja auch, dass eigentlich die, also es ist ja keine Ehe für Geschwister, ne? Die jetzt irgendwie beschlossen wurde, oder Ehe für Personen und Tiere oder so. Ne? Und das war ja eigentlich das, was die Leute, die sich damals drüber lustig, also die moralisiert haben, ne, die irgendwie meinten so, ja, das führt dann aber alles zum anderen, die haben nämlich gemeint, dass eigentlich, wenn man jetzt die Ehe für Homosexuelle öffnet, dass das dann halt dazu führt, dass dann sofort auch Geschwister heiraten wollen, und dass das dann auch dazu führt, dass dann sofort irgendwie Polygamie irgendwie erlaubt werden muss. Weil, ne, das mag ja eine Fringe-Meinung sein, aber es sind schon die ersten Artikel in der Richtung erschienen. Ich habe einen für morgen aus der hier jungen Welt, da wird dir schwindelig. Ja, das ist alles nur der Anfang, und jetzt muss halt wirklich dafür gekämpft werden, dass alle heiraten dürfen. Ja. Ja, das ist lustig, weil das ist nämlich genau das, was die Konservativen seit Jahrzehnten dazu zu sagen haben. Und das ist jetzt und was die linke Position, was die Progressiven die ganze Zeit sagen, das wird nicht passieren. Nein, nein, macht euch mal keine Sorgen, das ist wieder nur so ein Kampfding. Nee, nee, ach was, überhaupt nicht. Niemand will das. Hm. Von wegen. Ja. Ja, dann sind sie ja philosophisch von den Konservativen eigentlich überhaupt nicht entfernt. Nur mit der moralischen Einordnung des Ganzen. Also. Solidaritätszuschlag, das kennen Sie von Ihrer Steuererklärung, da wird Ihnen etwas weggenommen. Und doch, dass Liebe und Solidarität genau das sind, was wir jetzt brauchen, das wollen wir heute zeigen. Das mit der Solidarität ist natürlich überhaupt nicht neu. Schon bei Bertolt Brecht heißt es, vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Wir wollen zeigen, dass Solidarität nicht heißt, dass jemandem etwas weggenommen wird, sondern dass sie eine Art von Gemeinschaft herstellt. Also ich nominiere sie für das hingeschissenste Brecht-Zitat, das ich in langer Zeit gesehen habe, weil so lieblos hingerotzt irgendwie Lyrik vorzutragen. Ja, das war ja auch ein alter weißer Mann, der Brecht. Ach so, deswegen hat sie das vielleicht so ein bisschen, ja. Stimmt, kann sein. Auch will ich anmerken, dass alle Staaten, die mir groß was von Solidarität erzählen, tun eigentlich nur die Leute verarmen, die in denen sie leben. Sowjetunion, großartige Solidarität. China unter Mao, die waren auch absolut solidarisch. Ich, keine Ahnung, das ist jetzt Brasilien, hatte eine Zeit lang Solidarität auf seinen Fahnen stehen, hat jetzt zerstörte Marktwirtschaft, verschuldeten Staat, Solidarität, ich weiß nicht, so ein wunderbar schönes Wort, aber normalerweise ist das politische Konzept, was damit einhergeht, jetzt bisher noch nie nicht scheitern gewesen. Da ruderst du aber ein Stück weit raus. Also wenn du hier unsere soziale Marktwirtschaft anguckst zum Beispiel, die beruht ja im Endeffekt auch auf Solidarität. Und die hat ganz gut funktioniert, bis jemand irgendwie den Schraubenschlüssel reingeschmissen hat. Oh, wir brauchen eine gemeinsame Währung und das und jenes. Oh, warum geht jetzt nichts mehr? Wobei wir damals ja auch noch sehr viel Billigarbeiter in der Sowjetunion hatten, die uns mit Waren versorgt haben, unter Preis. Deswegen mussten wir ja mit Hochdruck in den 90ern und 2000ern einen funktionierenden Billiglohnsektor aus dem Boden stampfen. Mhm. Und der braucht jetzt Nachschub. Liebe und Solidarität sind exakt die Werte, bei denen die Rechten nicht mal im Ansatz so tun könnten, als ob sie dafür stehen. Und deren Gemeinschaft, die sich durch nationale Zugehörigkeit und abgeschottete Heimat auszeichnet, die wollen wir nicht haben. Eure Hirsche könnt ihr behalten, wir haben unser Herz. Okay, was meinen wir mit Solidarität? Was meinen wir nun mit Solidarität? Zum Glück brauchen wir das nicht neu erfinden. Tatsächlich ist die Sache eigentlich die Kernidee aller linken Strömungen. Marxismus, Anarchismus, Feminismus. Ja, Kulturmarxismus. Hätten wir es auch nochmal zusammengefasst. Aber hast du schon wieder diesen Kampfbegriff benutzt, Abel? Wie kommst du nur darauf? Nur weil die Frau gerade gesagt hat, Marxismus, Kommunismus, Feminismus, kannst du doch nicht gleich schon wieder behaupten, irgendwas wäre Kulturmarxismus oder so. Nein. Schäm dich, Abel. Schäm dich. Ja, es tut mir leid. Aber weil Linke normalerweise besser darin sind, ihre Unterschiede und Uneinigkeiten auszupacken, lohnt sich eine kleine Erinnerungstour. Im Anarchismus heißt die anonyme Liebe gegenseitige Hilfe. Anarchistinnen gehen davon aus, dass es das älteste Prinzip der Menschheit ist. Sogar das, was uns erst zum Mensch werden lässt. Wenn wir uns nicht vorstellen können, was andere brauchen, dann hätten wir nie mit dem Sprechen angefangen. Dazu muss ich mir nämlich vorstellen. Ja, deswegen sind Bettler ja auch die menschlichsten Menschen. Ja. Und deswegen hat sich die Anarchie auch als die führende Staatsform bei der Entwicklung der Menschheit durchgesetzt und nicht das, wo sich der Stärkste irgendwie ein paar andere Starke sucht, die um ihn rumstehen und dann nimmt er allen anderen das Zeug weg. Deswegen sind auch nie Leute verhungert, weil Solidarität so ein menschliches Prinzip ist, ey. Ach, das ist schon wieder, die halten hier einen Vortrag und tun so, als würden sie Tatsachen vortragen. Dabei ist es im Endeffekt sowas wie schlechte Lyrik. Ja. Ja, aber das wäre schon cool, wenn da jemand, weißt du, so im Publikum sitzen würde, sich nach dem Vortrag so meldet und sagt, können Sie mir eine Liste von Staaten, die erfolgreich anarchisch über einen längeren Zeitraum gelebt haben, nennen? Und dann hörst du so, ja, Spanien im 16. Jahrhundert von 1680 bis 1682 war sehr erfolgreich. Ja, ich find auch das war aber auch nur, weil der Anarchist, der den spanischen Anarchismus begründet hat, ein Schwarzer war. Ja, sonst wäre das gar nicht passiert, denke ich. Wie was Anarcho-Kangs. Ich finde auch dieses kleine Büchlein, was sie da in der Hand hat, sehr schön. Das hat auch wieder so richtig schön was von Sonntagspredigt. Ja. Also Pfarrerin könnte sie auf jeden vorstellen Fall werden können, mit dem Look. Dass ihr euch auch was vorstellen könnt. Das wird übrigens auch in neuerer Evolutionsbiologie wieder vertreten. Aber nur in der neueren Evolutionsbiologie. Und in der kritischen neueren Evolutionsbiologie. Weil normalerweise erzählen mir feministische Menschen immer, dass Evolutionsbiologie eine Verschwörung der Rechten sind. Du hast im Wikipedia-Eintrag im Englischen über Jahre hinweg drinstehen haben, bei einer normalen Wissenschaft, dass es eine rechte Verschwörungstheorie ist. Weil irgendwelche Gender-Leute da den Artikel bewacht haben. Wenn die Evolutionstheorie das bestätigt, sind dann Tierlaute auch nur wegen Solidarität entstanden? Klar. Weil ja. Die drohen, die haben ja auch Drohlaute und so. Also wenn ihr Kühe laut Moon hört, so, Moah, das sind dann ihre Paarungsrufe. Also jedes Mal, wenn ihr an so einer idyllischen Bauernhof vorbeikommt und ihr dann so eine laute Kuh Moon ruft, dann könnt ihr euch vorstellen, die will jetzt ficken. Nee, ich glaube eher, dass die so Sachen rufen wie Lenin, Marx oder sowas, weißt du? Ja klar, so wie auf der Farm der Tiere halt, ne? Ja. Ja, aber auf jeden Fall, dass das in der Evolutionsbiologie, also es wurde ja auch immer wieder vor allen Dingen in Deutschland irgendwie behauptet, dass diese Theorie von Richard Dawkins mit dem egoistischen Gen quasi so die Ideologie gewesen wäre, die hinter Margaret Thatcher und diesem ganzen Kram gestanden hat. Aber es gibt halt eben auch so eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob es von der BBC war oder so, auf jeden Fall aus den 80er Jahren mit Richard Dawkins, wo er diesen ganzen spieltheoretischen Kram da irgendwie durchgeht mit den Leuten und genau erzählt, dass halt eben dieses egoistische Gen und halt so ein gegenseitiges sich helfen in der Natur halt eben überhaupt nicht widersprüchlich ist und dass es das auf jeden Fall gibt und dass auch so Hierarchien bei den Tieren irgendwie halt darauf aufbauen. Also Doktorand hatte ja auch dieses Beispiel in seinem Identitätspolitik-Video mit diesen Fledermäusen, die sich da gegenseitig das Blut geben, ja. Und das gibt's halt ganz oft, sowas. Und bei Menschen gibt's das auch. Aber es ist nicht uneigennützig, diese Sache. Wenn man das natürlich als böse und unmoralisch sieht, weil natürlich, klar, diese Hilfe halt eben immer irgendwie mit der Erwartung passiert, dass man auch irgendwie einem selber geholfen wird. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das die ganze Sache irgendwie schlechter macht, nur weil es eine naturalistische, böse, naturalistische Erklärung ist. Es geht halt ums Überleben, keine Ahnung, weißt du? Natürlich tut es deine Chance erhöhen, wenn du deiner ähnlichen Art, weißt du, einem Artgenossen mal hilfst, dann hilft er dir auch wieder. Das tut deine Überlebenschance steigern. Also. Ja, aber ist das wirklich Solidarität oder ist das, zeigt uns die Geschichte des Menschen danach nicht eher, dass das halt nur so lange hält, wie es nötig ist und sich danach halt Gruppen bilden? Naja, innerhalb dieser Gruppen kannst du es ja auch. Solange du in der Steinzeit irgendwie in Stammeskultur lebst, brauchst du das. Aber sobald du halt praktisch den Schritt in organisiertes Leben und Arbeitsteilung und Feldwirtschaft gemacht hast, ist das irgendwie verloren gegangen. Das glaube ich nicht, nö. Also das hast du ja heute auch noch. Also denk nur mal an die vielen Ehrenamtlichen. Und ich meine jetzt nicht die in der Flüchtlingshilfe, sondern auch die Leute sonst. Ich habe das ja auch ein paar Jahre gemacht. Irgendwie einen Sanitätsdienst machen und so ein Zeug oder irgendwie Altenpflege oder irgendwas. Das ist ja auch irgendwie, weil man sich, also bei mir war es zumindest damals so, man denkt sich ja dann halt auch so, ja, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dann bräuchte ich ja auch Leute quasi, ne, die das irgendwie machen. Und da macht man das halt mal. Hat auch ein bisschen was Abenteuerliches und so, ne, ist halt auch nicht langweilig. Ja, aber ansonsten ist das schon so ein Gedanke, der natürlich damit spielt und der jetzt auch nicht direkt, also man hat da jetzt keine Person, wo man irgendwie sagen kann, so, ich habe dir jetzt geholfen, also hilf mir oder so. Aber irgendwie funktioniert ja so auch irgendwie unser Staatswesen, ne, dass die Leute auch gegenseitig irgendwie, zwar natürlich auch wegen Geld und so, ne, und ansonsten, wenn das wegfallen würde, ich bin ja auch nach wie vor einer von den Leuten, die sagen, dass mit dem Grundeinkommen wird nicht unbedingt dazu führen, dass das alles super läuft, so mit dem mit der Pflege und so, weil, also ich glaube, es gibt bei Weitem nicht genug Leute, die dazu gewillt wären, umsonst halt so einen Knochenjob zu machen, ne, wie das ja teilweise ist. Und du kannst auch nicht im Krankenhaus nur mit Ehrenamtlichen arbeiten oder so. Dafür ist das einfach zu spezialisiert. Ne? Ja, also das wird, denke ich mal, da nicht passieren, aber prinzipiell würde ich das nicht sagen, dass nur jetzt, weil, also ich sehe das nach wie vor durchaus positiv, dass die Gesellschaft heutzutage so ist, dass man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass die anderen Leute um einen herum irgendwie das alles geil finden, was man so irgendwie für Ideen hat und so. Mhm. Weil das führt natürlich dann auch immer, also neigt dann stark dazu, dass halt eben diese sozialen Regeln dann ganz besonders stark befolgt werden müssen. Und die können schon ein ziemliches Korsett sein für viele Leute. Wenn die da andere Ansichten haben. Peter Kropotkin hat im Anarchismus schon Ende des 19. Jahrhunderts ganz ausführlich über das Prinzip der gegenseitigen Hilfe geschrieben. Er versteht gegenseitige Hilfe als eine spontane Neigung, zusammenzuarbeiten und sich auszuhelfen. Das Spontane ist wichtig, weil Kropotkin nicht davon ausgeht, dass man erst lange darüber nachdenkt, was man davon hat, irgendwo mitzuhelfen. Solidarität ist sozusagen eine direkte Reaktion auf unsere Wahrnehmung der Welt. Darauf, dass wir uns vorstellen können, was jemand anders gerade nützt. Oder einfach, was in einer Situation gut wäre. Kropotkin nannte die gegenseitige Hilfe ein Prinzip, weil er nicht so naiv war zu glauben, dass Menschen immer oder von Natur aus nett wären. Sie können sich entscheiden, ob sie kooperieren oder konkurrieren wollen. Miteinander oder gegeneinander. Oft genug ist das keine Entscheidung, die wir mit unserem Herz oder unserem Gewissen allein ausmachen. Je nachdem, wie die Gesellschaft eingerichtet ist, insgesamt, wird das eine oder das andere Prinzip bestärkt. Ja, da haben wir jetzt wieder so ein bisschen Konstruktivismus halt eben, ne? So nach dem Motto, ja, die Leute sind natürlich vollkommen frei in ihren Ansichten, aber die ganze Gesellschaft ist natürlich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass da jetzt irgendwie die richtigen Schwingungen in der Luft liegen, damit die Leute sich alle richtig verhalten, ne? Ja, also und das passiert aber auf natürliche Art und Weise. Im Anarchismus würdest du nicht so eine Gesellschaft wie bei Mad Max bekommen, sondern keine Ahnung, so alles wäre super und toll und die Kühlschränke würden sich von alleine füllen, weil jeder so gerne arbeitet. Das Also ist wieder Mauer zum mal dieses Beispiel. Grundproblem, das ich eigentlich inzwischen mit allen so weit linken Ideologien habe. Du brauchst einen neuen Menschen dazu. Und alle bisherigen linken Ideologien haben versucht, den zu schaffen. Und es hat immer irgendwie ein ziemliches Blutbad ausgeartet. Es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, aber es ist leider nicht so einfach. Also. Dass besonders die kapitalistischen Gesellschaften das Prinzip der Solidarität ruinieren, das hat Karl Marx bis ins letzte Detail ausbuchstabiert. Das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt, wenn man verstehen will, warum gerade jetzt und auch gerade in den 1930ern der Rechtspopulismus so gut funktioniert. Er wuchert auf einem Gebiet, in dem der Oh, warte mal, mach Kapitalismus mal bereits. Pause, Alter. Rechtspopulismus, es gibt nur den Populismus. Populismus wird von allen Leuten verwendet. Mao hat zum Beispiel den chinesischen Bauern versprochen, dass sie den Reichtum von den Städtern und von den erfolgreicheren Bauern bekommen. Und dann hat man Linkspopulismus verwendet. Aber einfach nur dieses, ah, der Rechtspopulismus. Ich weiß nicht, das ist dummes Geschwätz. Jede größere politische Idee verwendet Populismus, um einfachen Menschen die politische Ausrichtung näher zu bringen. Ah, dämliche Frau. Ah. Bereits allen solidarischen Keimen das Wasser abgegraben hat. Wo es sich sowieso schon anfühlt, als ob Knappheit und Wettkampf herrschen würde, da wird es auch mit der Weitherzigkeit schwieriger. Brecht fordert, dass wir Solidarität auch im Hungern als Stärke ansehen sollen. Wer glaubt, dass Liebe endlich ist wie ein Stück Kuchen, dem fällt das schwer. Der kommt tatsächlich schnell auf die Idee, dass man andere Esser vom Tisch wegschubsen sollte. Marx dagegen setzt mit seinem entscheidenden Grundgedanken tiefer an. Für ihn sind wir mehr als bloß Esser. Er glaubt nicht nur, wie man immer sprichwörtlich wiederholt, dass wir die ganze Bäckerei haben könnten. Er denkt auch, dass jeder, und zwar wirklich jede von uns, zur Bäckerin taugt. Mehr Leute würden also auch einfach mehr und sogar raffiniertere Kuchen backen. Sollen Sie doch Ja, auf Kuchen jeden essen? Fall. Sollen Sie doch die raffinierte gebackenen Kuchen essen? Finde ich Weil gut. Spezialisierung nämlich auch ein Mythos ist. Es gibt nämlich Ja. nicht sowas wie Berufserfahrung, sodass du 10 Jahre im selben Beruf arbeitest und dann mehr Ahnung hast, wie wenn da irgendjemand dahergelaufen kommt, der jetzt sagt, ich bin heute Bäcker für 3 Tage und dann wieder weggehe. Ja, Weil vor allen Dingen, bei Marx. du hast eine Gesellschaft von Bäckern, aber kein Mehl. Ja. Weil im Marxismus ist doch die Theorie, ich bin am Morgen bin ich Fischer, am Nachmittag bin ich Landwirt und nachmittags bin ich ein Kulturkritiker. Das ist doch so dieses eine Zitat von Marx, was so die Idealvorstellung ist, dass ja dann die Reichtümer so endlos sind. Und wie reich war die Sowjetunion? So Kulaken umbringen, der erfolgreichsten Farmer und dann hat man kein Mehl und dann weiß nicht, sind die Supermärkte leer, so. Ich weiß gar nicht, Verteilungskämpfe, was für Verteilungskämpfe haben wir denn? Die ganzen Leute werden zu dick und sterben daran, dass sie viel zu satt sind. Das hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte. So, keine Ahnung. Und das ist jetzt dann nicht genügend haben, oder was? Was aber hat jetzt Solidarität mit dem Kuchenbacken zu tun? Marx unterscheidet bekanntermaßen zwischen entfremdeter und unentfremdeter Arbeit. Damit ist mehr gemeint, als dass es in kommunistischen Bäckereien irgendwie kuscheliger sein soll. Ja, das finde ich auch lustig, weil da muss ich direkt an dieses ganze Care-Arbeit-Scheiße denken. Ne? Dieser Witz, wo sie uns jetzt die ganze Zeit erzählen wollen, dass das ja so eine Unterdrückung wäre, wenn Frauen, also speziell Frauen, sich um ihre eigene Familie kümmern. und um ihren eigenen Haushalt und so. Und um ihre eigenen Verwandten und die pflegen und so. Dass das so eine riesen Unterdrückung wäre. Hast du noch nie bei dir die Toilette geschrubbt und dir gedacht, diese scheiß Gesellschaft unterdrückt mich, ich muss jetzt hier selber schrubben, was soll denn das, ich bin unterdrückt, ich brauche jetzt einen Staat, der mir Geld dafür gibt, dass ich mein eigenes Scheißhaus putzen tue, Unterdrückung, Privilegien von den anderen, weißt du, keine Ahnung. Da entstehen doch aber auch gleich solche Problemketten. Wenn ich jetzt ein super Bäcker bin, aber ungern mein Scheißhaus putze, ne? Dann, wer ist denn dann so solidarisch? Vor allem, wenn ich vielleicht im Stehen pinkel und so eher der zittrige Typ bin. Wer kommt denn dann da alle zwei Tage? Wer ist so solidarisch und macht meine Pisse weg? Ja. Also, voll der Blödsinn. Musst du halt kulturrevolutioniert werden, damit du das auch besser hinbekommst, nicht so zittrig zu sein. Ja, also mir geht es jetzt hauptsächlich um dieses von wegen der entfremdeten Arbeit. Ne? Weil jetzt ist das Böse, ist die entfremdete Arbeit, wo ich ja sogar noch sagen würde, das ist eher richtig, auf jeden Fall richtiger als die nicht entfremdete Arbeit, die für deine eigene Familie, für deine eigene Umgebung, also das, was dich unmittelbar selber betrifft, dich da selbst drum zu kümmern. Und das ist ja jetzt das, was in diesem Gleichstellungsbericht in dem Gleichstellungsbericht behauptet wird, das wäre jetzt irgendwie das Schlechte, dass die Frauen sich, dass das deren Domäne ist, so sich um sich selber zu kümmern. Ja. Und vor allem fordern sie ja dann im Endeffekt von dem, was der Mann für die schwere entfremdete Arbeit oder die Arbeit zur Arbeit gehende Person in der Familie oder so dann nach Hause bringt. Davon wollen sie aber was haben für ihre nicht entfremdete Arbeit. Ja, vor allen Dingen, die sollen ja auch mehr entfremdete Arbeit machen. Das ist ja auch noch dieses Ganze von wegen, ja, früher wieder in Beruf einsteigen und ja, nicht in Teilzeit, sondern in Vollzeit. Das könnte man ja quasi überschreiben mit macht gefälligst mehr entfremdete Arbeit. Aber es gibt doch auch Leute, die sagen, ey, Lokführer, mein Traumberuf, mache ich so gern seit 20 Jahren. Ist das dann noch entfremdete Arbeit? Zumal ja die Früchte der entfremdeten Arbeit der Familie bzw. dem Individuum zugutekommen. Also arbeitet er schon auch für sich, nur dass, wenn ihm der Job Spaß macht, würde ich nicht von entfremdeter Arbeit sprechen. Ja, also nur im wörtlichen Sinne halt eben. Also, weil es halt eben Arbeit ist, die, wo jemand anders sich natürlich deine Arbeitskraft dann irgendwie bedient. Ja, dass das nicht zwangsläufig auch unzumutbar und Unterdrückung ist, sehe ich natürlich nicht so, ne? Aber es ist halt interessant. Wie ist das mit Selbstständigen? Wenn ich einen Ein-Mann-Betrieb habe und keine Ahnung, handel mit alten Briefmarken und verdiene damit Geld, ist das dann. Das sind entfremdet, weil die Briefmarken hast du ja nicht selber gemacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist irgendwie, das sind wie alle diese Denkgebäude. Ich sehe da jede Menge Löcher drin. Ja, der Witz ist ja auch, dass sie ja nicht sagen, dass sich mehr Frauen selbstständig machen sollen, sondern sie sagen ja, mehr Frauen sollen in Vollzeit arbeiten und in Vorstände und so. Ja. Ja, vor allem in Vorständen. Unentfremdete Arbeit unterscheidet sich nach Marx von entfremdeter Arbeit, weil sie eine andere Beziehungsweise ist. Man rackert nicht, um Geld zum Überleben zu haben und produziert dabei Zeug, das andere vielleicht kaufen können. Das gerade ist Entfremdung. Nein, man arbeitet direkt in Bezug auf die Bedürfnisse der anderen. Weil ich weiß, dass jemand Kuchen braucht und sich darüber freut, backe ich. Marx denkt, dass das ein extrem tolles Gefühl ist, für die Bedürfnisse anderer zu produzieren und zu wissen, dass ich in ihrer Tätigkeit auch meine Bedürfnisse als Ziel wiederfinden. Man könnte jetzt denken, damit ist so eine Art Altruismus. Das ist genau das, was im Kapitalismus passiert, du geistige Armleuchte, Alter, ohne Spaß. Für meine Bedürfnisse. Ich habe dann Geld auf meinem Konto und wenn ich dann das Bedürfnis habe, mir eine Flasche Schnaps zu kaufen, mir einen reinzuleeren, dann kann ich dieses Bedürfnis sehr gut befriedigen. Das ist auch völlig sinnlos, weil wir nehmen mal das alte Bananenbeispiel aus der DDR. Da können die noch so solidarisch produziert haben, die VEB Südfrüchte, sie hatten halt keine. Ja. Und dann musst du doch wieder irgendwie irgendwoher ja Bananen bekommen. Das funktioniert mit der Solidarität, funktioniert in deinem Dorf. Das funktioniert vielleicht noch in der kleinen Stadt, aber es funktioniert nicht mehr, sobald du auch noch irgendwie global Produkte austauschen willst. Und das musst du nun mal, wenn du einen gewissen zivilisatorischen Standard halten willst. Ja. Egoismus-Kick gemeint. Aber der Witz ist gerade, dass diese Art der Arbeit uns jenseits von Egoismus und Altruismus befördern soll. Etwas für die Bedürfnisse anderer machen. Jenseits von Egoismus. Also ohne Spaß, wisst ihr, sabbert hier was von Marxismus und Bedürfnissen und lebt in einem Land, wo es sehr absolut privilegiert ist. Eine Frau in Deutschland zum heutigen Tag. Also besser kann es dir eigentlich nicht gehen von deinem persönlichen Leben her, von den persönlichen Freiheiten. Ich meine, die gute Frau steht doch sogar bei der Republika. Sie kann über ihren geistigen Dünnschiss schwadronieren. Also ein privilegierteres Leben kannst du doch nicht haben. Und dann stehst du da und sagst, ja, die Bedürfnisse, wir werden gezwungen, irgendwas mit Marx war richtig und wir müssen den Feminismus überdenken, Alter. Ohne Spaß, die Republika ist so ein Cesspool an sozialen Gerechtigkeitskriegern, Postmodernisten und Kulturmarxisten. Es ist widerwärtig, Alter. Ich sag's euch. Können. Also Kuchen backen, Software programmieren, Vorträge halten, Häuser bauen. Vermittelt ein Gefühl von Verwirklichung meiner Kräfte und von sinnvoller Tätigkeit. Es ist so gut, dass man mehr davon will. Bedürfnisse erfüllen können, so stellt Marx sich das vor, wird dann selbst zum Bedürfnis. Kein Unterschied mehr zwischen Geben und Nehmen. Das klingt utopisch. Aber eigentlich kennen wir das schon. Kuchen backen, Liebe machen. Wenn Marx denkt, dass unentfremdete Arbeit wie Kuchen backen und Liebe machen funktioniert, dann haben Feministinnen natürlich schon lange darauf hingewiesen, dass diese Sachen eben vor allem auch Arbeit sind. Und zwar leider nicht nur kapitalistisch Entfremdete, sondern auch sexistisch Verdorbene. Oh Gott. Und da sehen wir den intersektionalen Angelpunkt der Kulturmarxisten. Postmodernismus, wo die marxistische Linke ihr Argument verloren hat in den 60er Jahren, wo die Horrormeldungen aus der Sowjetunion und aus China gekommen sind, haben sich irgendwann linke Köpfe hingesetzt und haben gesagt, wir müssen anderen Geschwubbel erfinden, damit wir die Leute noch irgendwie einlullen können. Und jetzt sind dann plötzlich Frauen unterdrückt von Männern und nicht mehr die Proletarier von der Bourgeoisie, weil die Linke ihren Altnarrativ verloren hat. Und deswegen wiederkäut man jetzt Argumente aus den 60ern und sagt, ah, guck mal, was ist das, sexistisch verdorbene Arbeit, die kein Liebe machen und Kuchen backen ist. Und wir müssen jetzt Bedürfnisse befriedigen. Und ich keine Ahnung, Alter. Das ist, kann man damit Leute auf Achtklässlerniveau einlullen oder was? So dumm kann doch das Publikum nicht sein. Ich würde gern sehen, wie viele Leute in dem Vortrag selber an der Stelle auch schon aufgestanden sind. So viele Leute können sich das doch nicht anhören. Ich meine, Kuchen backen, Liebe machen, Feminismus. Alter Schwede. Ich warte schon auf die Fragen im Vorstellungsgespräch. Kann ich bei Ihnen noch Kuchen backen und Liebe machen? Ja. Keine Care-Arbeit, bitte. Ja, niemals nicht. Die mache ich nicht mehr. Das ist doch die gute eigentlich, ne? Also im Prinzip meint sie ja, das wäre das Ideal, aber an anderen Tagen ist es dann wieder nicht das Ideal, je nachdem, wem es gerade was bringt, ne? Wenn es einem Mann auch gefällt, so, dann ist es natürlich verkehrt, aber ansonsten ist es natürlich gut. In der feministischen Diskussion kommt dabei immer wieder der Begriff der Fürsorgearbeit auf, der gegenseitigen Hilfe erstmal ziemlich verwandt ist. Aber Margarete sagt gleich mehr dazu, wie die Sache mit der Gegenseitigkeit da schiefgehen kann. Genau, weil das ist natürlich alles, wenn Frauen was für Männer machen, das ist natürlich alles schlimm. Der entscheidende Ausgangspunkt ist trotzdem erstmal, darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen in der Gesellschaft ganz viele Sachen übernehmen müssen, die nicht so richtig als Arbeit oder als Politik oder als Ethik zählen, ohne die aber überhaupt nichts funktionieren würde. Ja, die großen ethischen Implikationen vom Liebemachen und Kuchenbacken. Ja. Bevor irgendwer arbeiten kann, muss er gefüttert und bemuttert werden. Politik hält man nur aus, wenn man sich irgendwo davon ausruhen kann. Ja, genauso wie die Politiken des Kuchenbackens. So, wenn ich mir einen Zitronenkuchen backe, bin ich dann schon liberal? Lass die Finger von Schokokuchen, abwägen. Das ist Cultural Appropriation. Ne? Genau. Jetzt Zitrofaschisten. Ja, und weiße Schokolade ist das Allerschlimmste. Oh mein Gott. Wem man auf, helfen soll, kann man erst, wenn man gesehen hat, dass da wer Hilfe braucht. Und während die einen in Ruhe abwägen, haben die anderen vielleicht schon längst mit dem Helfen angefangen. Ja, genau, dann guckt man, ob die Leute Hilfe brauchen und wenn ihnen, wenn einen, und dann guckt man, was das für Leute sind und wenn das dann irgendwie die Männer sind, deren Selbstmordrate zu hoch ist, dann hat man das gesehen, dass die Hilfe brauchen und dann kommt man halt eben auf die Ideen zu sagen, dass sie selber schuld sind. Die Arbeitsteilung hier, erklärt vielleicht ich auch. Ich brauche Hilfe. Du kannst mal hinten in mein Klo durchgehen, da muss hier putzt werden auf dem Weg raus, kannst dir drei Brötchen mitnehmen. Ja, so läuft. Warum es immer noch so wenige weibliche Philosophieprofessoren gibt. So wenige weibliche Philosophieprofessoren, ja. Da erinnere ich mal an Hannah Arendt, die in einem Fernsehinterview gesagt hat, ich verstehe mich nicht als Philosophin, weil ich eine Frau bin. Ich muss da an einen Fisch namens Wanda denken. Frauen lesen keine Philosophiebücher. Doch, aber sie verstehen sie nicht. Oder? Nee, das war anders. Das war mit was anderem. Das war nicht Frau. Weil Fürsorgearbeit. Ja, aber was ist das auch für eine Aussage? Es gibt zu wenig weibliche Philosophieprofessoren. Ja, dann seid halt nicht so faul, macht halt den Scheißjob. Warum ist das schlimm? So, das heißt doch eigentlich nur, ja, die bisherigen Frauen waren ziemlich faul in der Angelegenheit. Die haben ihren Arsch nicht in die Bewegung bekommen. So, das ist alles, was da mitschwingt. So, zu wenig Frauen das machen das. Kann halt auch dran liegen, dass sie halt, dass Frauen da vielleicht auch, oder gerade Feministinnen, eine andere Sicht drauf haben, weil sie ja schon glauben, Simone de Beauvoir wäre Philosophie, weißt du? Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Dermaßen unentbehrlich ist, haben die Rechten ja auch so einen Vogel mit traditioneller Weiblichkeit. Da holen sie sich heimlich den Stoff, ohne den sie auch nicht können und den sie sonst niemanden gönnen. Hefe? Aber erpresste Liebe ist keine Solidarität. Erpresste Liebe. Also die Weißen gehen hin und erpressen von den Frauen, die sie den Einwanderern nicht gönnen, Liebe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vor allem vielleicht die männlichen Leute hier im Publikum. Die sehen alle aus, als wenn das mal nicht alles Erpresser sind. Ja, und vor allem die traditionalistischen Frauen, die musst du ja auch erpressen halt. Ne? Sonst, sonst machen die das und, ja auch nicht. Sonst sind die ja nicht oh Wunder, Männer stehen auf ein gewisses Frauenbild. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich ja noch nie gehört. Oh. Während feministische Politik alle Hände damit voll zu tun hat, zu ändern, dass diese Fürsorglichkeit immer an den Frauen hängen bleibt, erklärt feministische Philosophie, dass Fürsorgetätigkeiten die eigentliche Grundlage der Gesellschaft ist. Es bräuchte eine ganze Revolution. Ja, das ist ja quasi dieser Widerspruch, den wir gerade hier offengelegt haben. Das ist ja genau der. Die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht. Genauso wie halt eben, ja, Feminismus ist für die Freiheit von Frauen. Nee, die Frauen sollen nicht frei sein, weil sonst sind die Frauen nicht frei, weil, keine Ahnung, dann unterdrücken sie sich ja selber, wenn sie irgendwie die falschen Entscheidungen treffen. Revolution, um sie entsprechend aufzuwerten. Wir können uns das irgendwie fast gar nicht vorstellen. So Spitzengehälter für Erzieherinnen, Krankenpflegerinnen als Rockstars, Naturschutz als geilstes Starter. Ja, aber warte mal. Wenn du jetzt jemand bist, der Öl aus dem Boden rausholt und du da jetzt, einen Tanker voll mit Öl hast, wo du die Bohrung gemacht hast, dieses Öl kannst du verbrennen und einen Haufen Energie daraus gewinnen, mit dem du dann ein Auto bewegen kannst und Nahrung hin und her scheffelst. Du kannst damit eine Konservenfabrik laufen lassen und einer alten Person den Arsch abzuwischen, hat nicht genauso viel Kraft wie ein paar Liter Öl aus dem Boden rauszuholen. Tatsächlich wäre die körperliche Energie, die du aufwenden musst, um das Äquivalent von einem Liter Öl aufzubringen, das ist immens hoch. Und dann frage ich mich so, wenn wir eine Wirtschaft haben, wo energiereiche Jobs, die Energie befördern, stark entlohnt werden. Und Ölingenieur ist zum Beispiel halt ein ziemlich gut bezahlter Job. Warum, warum ist es für manche Leute schwer zu verstehen, dass ein Job, der indirekt sehr viel Energie, sehr viel Produktivität in die Gesellschaft bringt, mehr entlohnt wird, wie ein Job, der weniger Produktivität in die Gesellschaft bringt? Was ist daran schwer zu verstehen? Also, keine Ahnung. Alter. Einfach alles. Ja. So in etwa ließe sich aus dem unsichtbaren Bodensatz der Solidarität die Zukunft lesen. Das klingt alles sehr gut und man könnte fast sagen, fangen wir direkt an. Aber es gibt ein paar Probleme. Nicht allein, dass wir, die wir jetzt hier sind, nicht einfach darüber verfügen können, wer demnächst Spitzengehälter kriegt. Es ist alles noch viel grundsätzlicher schwierig. Wenn wir Liebe und Fürsorgetätigkeiten als gesellschaftliche Prinzipien installieren wollen, müssen wir fragen, was genau wollen wir hier vergrößern? Wenn bestimmte Tätigkeiten, wie Eva gerade gesagt hat, gesellschaftlich gar nicht so besonders anerkannt sind oder für selbstverständlich gehalten werden, was vielleicht noch schlimmer ist. Welchen Anteil und welche Variante von Liebe? Dass die für selbstverständlich gehalten werden, ist schlimmer, als wenn sie nicht anerkannt werden, ja. Und Fürsorge wollen wir vergrößern. Man kann Liebe niemandem vorschreiben, da wird es sehr schnell gruselig. Gib der Tante doch ein Küsschen. Das ist eine sehr unangenehme Situation für die Genau, gib der Tante Republika doch mal ein Küsschen. Gib der Tante Anne Witzurek mal ein Küsschen. Doch mal ein Küsschen. Ich meine, was für ein dummes Geschwubbel das mittlerweile ist. Früher hieß es noch umverteilen. Jetzt ist es, wir müssen Liebe organisieren. Das ist New Age-Kram, Alter. Dämliche soziale Gerechtigkeitskriege, Alter. Netzesoterik. Ja, Netzesoterik. Liebe organisieren. Wir müssen Liebe höher bewerten. Wir müssen Top-Gehälter für liebevolle Menschen geben. Was für ein dummes Geschwätz. Wir reden hier mit Leuten, deren wissenschaftliche Sachen sowas wie feministische Quantenphysik und gendergerechte Gletscherforschung beinhalten. Bitte, also, was erwartest du noch? Ich meine, eine Gesellschaft, die will erstmal fressen. Und wenn die Leute satt sind, dann sind sie auch nett zueinander. Aber solange die Leute nicht satt sind, ist da nicht viel Platz für Liebe, sondern eher sehr viel Platz für Verteilungskämpfe. Brecht also, hat das sehr schön zusammengefasst. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ja, wortwörtlich. Also, und das System, was wir jetzt haben, ist sehr gut dabei, uns satt zu machen. Und deswegen können wir dann mit so eloquenten Ideen, wie wir müssen Liebe organisieren, ankommen. Und tun dann dabei aber das Fundament von dem untergraben, was uns satt macht. Sehr klug. Da, so. Da die allermeisten Leute. Das meinen wir nicht. Aber was meinen wir dann? Welche Möglichkeiten gibt es, Liebe als gesellschaftliches Prinzip zu etablieren? Wenn wir an romantische Liebe denken, kann es problematisch werden. Diese wird oft eher als nicht gesellschaftlich gedacht. Eher als ein Rückzugsort aus der Geschichte. Wir zwei gegen den Rest der Welt. Das kann schön klingen, aber ist auch ein bisschen bescheuert, weil der Rest der Welt höchstwahrscheinlich stärker ist als wir zwei. Und zweitens, ist es nicht auch irgendwie unfair der Liebe gegenüber, so zu tun, als sei sie im Kleinen möglich, aber irgendwie inkompatibel mit dem ganzen Großen? Gibt es also eine es Möglichkeit, die Idee... Unfair gegenüber der Liebe. Ja. Warum gibt es so wenig weibliche Philosophieprofessoren? Weil die im Zweifelsfall so eine Scheiße daher schwurbeln wie du gerade. Sei doch mal ein bisschen fairer zu der Liebe, Mensch. Oh. Back doch mal einen Kuchen, einfach so. Ja. Und das ist auch gar nicht irgendwie... Also, das ist auch gar nicht... Im Menschen drin, im Neandertal war das ganz anders, da gab es keine Liebe, da hat jeder mit jedem, das war total super und so. Aber irgendwann, ich kann das nicht auf die ganze Welt übertragen, genau wie du gerade sagst, das sind viel mehr als ich. Wie soll ich die denn alle lieben? Bist du bescheuert? Und dann kommt einer und haut mir auf die Nase und nimmt mir mein Telefon, mein Portemonnaie ab und den soll ich lieben oder was? Und dann höre ich von einem Typ, der ein 5-jähriges Kind ersticht und den soll ich lieben. Und ich weiß nicht. Bist du denn gar nicht katholisch, mein Lieber? Du musst alle lieben. Lieb doch mal alle. Und ja, und dann rennen die immer weg und rufen Vergewaltigung, wenn ich es versuche. Ja, dann Mann. Müssen sie nur noch mehr lieben. Hör nie auf. Stell ihn so lange nach, bis sie dich auch lieben. Der Liebe ins Politische zu übertragen, ohne in potenzielle Fallen zu tappen. Mit der Aufforderung Make Love, Not War, kann zum Beispiel sehr vieles gemeint sein. Die Tatsache, dass der Satz aus der Friedensbewegung stammt, lässt uns vermuten, dass damit nicht nur gemeint ist, ein bisschen mehr Sex zu haben als sonst, sondern... Ja, es ist vor allen Dingen ein Werbeslogan. Propaganda-Werbeslogan. Make love, not war. Ich bin mal gespannt, wie Leute mit der Einstellung ISIS aufhalten. Ich werde einfach nur gespannt. So, da hast du 1000 Hippies mit ihrem Hippie-Bataillon und die verkaufen sich dann als Sexsklaven an den IS oder was? So, nochmal die Frage. Kann bitte jemand aus dem Stillframe hier einen Margaret-Terminator bauen? Bist du da, Price Small? Das ist halt auch nochmal so dieses Ding mit den weiblichen Philosophen, warum gibt es davon so wenig, ne? Was ich mir gerade so vorstelle, wie da so jemand im feinen Anzug irgendwie steht vor der versammelten Mannschaft und sagt so, ja, make love, not war, was bedeutet das eigentlich? Oh Mann. Na, etwas Größeres, immerhin soll es einen Krieg ersetzen. Und das kann nur mit politischen Lösungen gehen und nicht mit ein bisschen mehr Intimität. Zumindest muss Intimität dann für irgendwas anderes stehen. Auf der anderen Seite lauert bei der politischen Idee von Liebe immer die sehr scheußliche Vorstellung vom Geliebten. Aber das ist ja, das ist doch auch schon wieder dieser klare, ich möchte alles dekonstruieren. Ja. Da muss halt die Intimität für etwas anderes stehen. Also wir koppeln jetzt die Liebe, wir wollen nicht nur globale Liebe, sondern wir hätten ganz gern, dass diese Zweierbeziehung, dass das da abgekoppelt wird, Liebe. Das ist auch wieder nur dieses... alles ist bunt, alles durcheinander. Das ist nicht das Wesen des Menschen. Jetzt kommt sie aber zum geliebten Führer. Ich meine, es ist... Der, egal ob in es ist aber auch so, weißt du hast dann Liebe als politisches Konzept. Was heißt es eigentlich schon wieder? Da steht eine Frau vor mir, die von Sozialismus, Marxismus redet und dann sagt sie, Liebe muss ein politisches Konzept werden. Ja, das Persönliche, the personal is political. Ja, dass alles, was du machst, immer irgendwie was Politisches sein muss. Das ist ein verdammt trauriges Statement. Alles, was du machst, muss politisch sein. Deine Liebe muss politisch sein. Du musst über Sozialismus nachdenken, wenn du liebst. Liebe ist politisch. Das ist dämliche... postmoderne Scheiße, die sie da runterschwubbelt. Ja, Liebe ist politisch, dass dich um deine eigene Familie kümmern ist politisch. Ja, und weißt du, alles ist politisch so. Du deiner Frau einen Kuss geben, das war politisch. Was für ein Statement. Oho, weißt du, wie alter Schwede. Korea einen faschistischen Personenkult betreiben lässt und damit definitiv eine Variante von Liebe meint, die niemals gut sein kann. Sprechen wir von der Liebe im Politischen, meinen wir also hoffentlich keines dieser Extreme. Entweder den Rückzug ins rein Private oder die Unterwerfung. Trotzdem. Ja, wo ist eigentlich deine Freundin Kübra Gümüşay am nächsten dran, liebe Margarete? Ist sie näher am Privaten oder ist sie näher an, ihr müsst die jetzt mögen, so wie den Kübra? Trotzdem gibt es gute Gründe, Liebe im Politischen zu suchen. Viele ergeben sich bereits aus der Gegenüberstellung beider Begriffe Liebe und Politik. Diese zeigt, dass sich beide in ihrem Wesen eigentlich sehr ähnlich sind. In der Liebe und in der Politik entsteht aus einzelnen Individuen ein Wir. Die Soziologin Eva Illus schreibt dazu, die Liebe bezieht ihre Macht aus der Tatsache, dass sie qua Natur das Ego steigert. Das macht politisches Handeln auch. Menschen tun. Politisches Handeln steigert das Ego, was für ein Quatsch. Ja, vielleicht ja, aber guck doch mal, wie sie auf die Welt guckt, Chris. Ja. Ihr geht es doch nur darum. Klar sieht die das so. Sie sind sich zusammen und werden Teil von etwas Größerem. Sie vermehren sich, egal ob im biologischen oder im übertragenen Sinne. Ja, genau so ist das, Leute. Wenn ihr in eine Partei reingeht, dann sind alle sofort eurer Meinung und da sagt euch auch niemals jemand, dass ihr Spinner seid. Passiert nicht. Und da gibt es auch nie irgendwelche Hackereien. Und da... ständig. Ja, und jeder Antrag, der eingereicht wird, kommt auch durch und alles ist prima. So, ne? Und Liebe. Ich meine, überleg mal, du bist so Finanzminister und dann kriegst du die Bilanzen von deinem Staat, was du eingenommen hast, was du ausgegeben hast. Und dann siehst du, da könnte ich ja eigentlich mehr ausgeben für Bildung. Und dann überlegt der Finanzminister so und dann tut er da drei Herzle hinmalen und sagt, das Wir möchte mehr Bildung. Und dann materialisiert sich Geld und Schulen können gebaut werden. Was, weißt du, das ist so dummes Geschwubbel. Scheiß Postmodernismus, Alter. Der die Leute verblödet und dumm macht. Ich meine, nichts von dem Vortrag hat irgendeine Substanz. Nichts davon kannst du irgendwie aufs echte Leben übertragen. Ich meine, das ist im Mark einfach nur postmodernes Geschwubbel. Es ist, nichts bleibt davon übrig, was du irgendwie auf die Realität übertragen kannst, mit der du irgendwie die Welt besser machen könntest oder irgendwas organisieren könntest. Nichts davon. Es ist einfach nur Quack, Quack, Quack. Wie eine Ente, die Quaken tun, Alter. Metapolitik. Du tust die Ente in den scheiß Backofen und das Einzige, was übrig bleibt, ist der verkackte Schnabel, nachdem du sie verbrannt hast. Einfach, weißt du, so ein Potmaus, Alter. Scheißdrecks. In der Liebe wie in der Politik entsteht durch solchen Zusammenhalt etwas Neues, das ein einzelner Mensch nie alleine schaffen könnte, seien es Kinder oder Revolutionen. So oder so ist es... Die Revolution frisst ihre Kinder und dann ist alles wieder gut. Immer ein Wagnis, aber auch eins, das berauschend sein kann, ungefähr so wie gute Drogen. Neues wird möglich, aber auch notwendig. Und darin ähneln sich Politik und Liebe. Sie müssen sich immer wieder neu erfinden, immer wieder auf die Zukunft hin entworfen werden. Beziehungen können in Gewohnheiten ersticken und politisches Handeln muss sich immer auf neue Herausforderungen einstellen. Und weder für die Liebe noch für die Politik gibt es eine schicksalshafte Form, in der sich alles fügt, sobald wir einander gefunden haben. Ja, genau. Mehr gute Drogen, mehr gute Politik, mehr gute Liebe. Tralala, blablub. Und muss das nicht jede Liebesgemeinschaft, sage ich jetzt mal ganz allgemeingültig, selber entscheiden, ob sie sich so gefunden haben, dass sie sagen, sie sind eine Einheit und erfüllen sich? Und wenn da einer kommt und sagt, ich bin jetzt hier auch mit bei der Einheit, dann Hacken zusammenschlagen und rufen ja. Aber dieses ist halt auch so ein typisches Merkmal von dieser neuen Linken, den Menschen einfach mal Entscheidungen entweder überzustülpen oder sie ihnen abzusprechen einfach. Das macht ihr alles nur wegen dem System. Das ist ja klar, natürlich wollt ihr Zweierbeziehungen und ihr findet euch auch ganz toll und ihr glaubt, ihr habt euch fürs Leben gefunden. Aber glaub mir, ja, ich weiß ganz genau, dass das der falsche Weg ist, weil ich bin nämlich eine verbitterte Alte. Irgendwo sitzt und irgendwie das nicht gefunden hat. Und das sagt ein verbitterter Alter. Wenn wir uns gefunden haben, dann geht es erst richtig los. Aber wie alles, was helfen kann, kann auch die Liebe Risiken und Nebenwirkungen haben. Gerade weil sie so schön ist, müssen wir aufpassen, was sich unter dem Etikett der Liebe in unsere Vorstellung reingeschmuggelt hat. Denn es ist nicht immer klar, was Liebe eigentlich sein soll. Nicht mal zwischen zwei Menschen ist das klar. Leonard Cohen singt in einem seiner Lieder: Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. Yes, I rise up from her arms. She says, I guess you call this love. I call it service. Liebe als Serviceleistung, das scheint ein bisschen absurd. Aber wenn wir genauer hinsehen, ist es ein Gedanke, an den sich viele längst gewöhnt haben. Die Aufgaben, die in heterosexuellen Beziehungen von Frauen übernommen werden, normalerweise, sind die sogenannten reproduktiven Tätigkeiten und emotionale Arbeit. Das ist erstens das gesamte Feld von Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen. Und da hat in Deutschland, das hat kürzlich wieder eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt, da leisten Frauen in diesen Bereichen 60% mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Das kann nicht das sein, was wir einfach nur vergrößern wollen. Mit emotionaler Arbeit ist zweitens der gesamte Bereich des Drüberredens gemeint. Sich einfühlen, nachfragen, Probleme ansprechen, Konflikte lösen. Natürlich tun Männer das auch. Aber wenn es darum geht, von wem es traditionell erwartet wird, dann landen wir sehr schnell bei der Frau als gute Seele des Hauses. Ja, ja, das Ansprechen, drüber reden, ne? Ich habe auch was, wie du das zusammenfassen kannst, Konflikte lösen, ne? Wie wär's mit make love, not war? Ja. Idiotentante, ey. Auch das mit der unbezahlten Arbeit. Ich meine, sorry, wenn sich ein Pärchen findet und man dann gemeinsam entscheidet, einer bleibt zu Hause, der andere geht arbeiten. Der eine macht es zu Hause, der andere arbeitet, bringt Geld nach Hause. Das ist ja dann keine nicht entlohnte Arbeit. Die eine Person tut ja dann Geld in den Haushalt reinbringen. Es ist ja dann ein Haushalt und dann zwei Einzelpersonen, die im Wettbewerb miteinander in der Beziehung stehen. Weißt du, überall sagt man so, oh, der böse Kapitalismus, der böse Kapitalismus. Und dann sagt man aber, die zwei einzelnen Personen, die sind im Superwettbewerb, sogar innerhalb der Familie, gegeneinander kämpfen die. Die einen machen kostenlose Arbeit, sind unterdrückt. Und die anderen, die haben, weißt du, ist so ein dummes Geschwätz halt. Ja, die anderen haben die Macht, weil die für andere Leute arbeiten müssen, für Fremde. Ja. Hobbys hat. Im schlimmsten Fall funktioniert Liebe dann so, dass Frauen sie herstellen und Männer sie essen. Das ist das eigentlich der schlimmste Spruch von dem ganzen Ding. Das ist so unsagbar erbärmlich. Das ist auf so viele Arten falsch und genau das beschissenste Argument, was sie hätte bringen können. Das ist echt... Langsam stimme ich dem Abel zu. Also das hat schon so einen Anflug von postmodernem Kulturmarxismus. Ja, also ich weiß, ich tue mich in letzter Zeit so arg auf den Begriff versteifen, aber ich kann es einfach nicht besser irgendwie wie kategorisieren, weil der Vortrag an sich, der hat auch gar keine Substanz. Es ist einfach nur so ein Geschwubbel, was einfach nur bei rauskommt, ja, wenn du traditionelles logisches Denken über Bord wirst und ja irgendwas überlegst, was sich emotional toll anhört, wenn du die Wörter aneinander reißt. Aber irgendwie logisch, kongruent, irgendwie was aufgebaut, geistig, was du dann präsentierst, ist da einfach nicht vorhanden. Es ist einfach nicht da. Ja, also in diesem Fall, es war ja wirklich, das war ja direkt der Einstieg von diesem ganzen Ding, von wegen, ja, Marxismus, Kommunismus, Feminismus, ne? Also nochmal zur Erinnerung. Und also mir fällt dazu auch nichts anderes ein, als seit marxistische Ideen, oder sagen wir es mal so, das, was die für marxistische Ideen halten, auf jeden Fall, ne, halt so umgewurschtelt. Und ja, also das Witzige ist ja auch, dass sie, da habe ich ja auch schon jetzt häufig drüber geredet in diesem Video, halt eben dieses Ding mit der Care-Arbeit und dem Kram, dass sie dann zum einen halt eben sagen, so ja, der redet hier von entfremdeter Arbeit und jetzt haben wir hier keine entfremdete Arbeit, aber die ist natürlich auch wieder falsch, weil sie halt eben für Männer ist, von Frauen, ne? Und unbezahlt. Unbezahlt. Ja, ich glaube, wir müssen diese Debatte einfach insoweit beenden, dass jetzt einfach demnächst jede Frau irgendwie bei der Hochzeit oder man zusammenzieht oder so einfach vom Mann eine Lohnsteuerkarte irgendwie kriegt. Und dann baust du eine Stechuhr in deinem Schlafzimmer auf und da kannst du dann einmal stempeln immer und so. Und dann musst du immer schön Buch führen darüber, wann deine Pausenzeiten waren und so. Und dann ist es und endlich die richtige Arbeit. Du versicherst dich bitte selber, zahlst die Hälfte der Miete und der Verpflegung, zahlst die Hälfte von allen Urlauben und Anschaffungen. So, ja, ne? dann brauchst du ja auch nicht mehr heiraten, Alter. Ohne Spaß. Wenn du so dein Leben aufdröselst und dann überall so eine Trennlinie aufbaust, Alter, dafür brauchst du ja dann auch nicht mehr heiraten, mit irgendjemandem dich dann zusammenbleiben, Alter. Mich würde das nicht groß wundern, wenn du genau ausrechnen würdest, was der Frau dann nach dem stokowskischen Versorgungsmodell zusteht, dass da bei den meisten Leuten plus minus 5% dasselbe rauskäme, was jetzt passiert. Nämlich man teilt das Geld so weit auf, dass man die Grundlagen befriedigen kann, wie Miete und Verpflegung. Und dann schaut man, wer ein Bedürfnis hat, das befriedigt werden kann und soll. Ja. Und da kommen Frauen sicherlich nicht zu kurz bei. Also ich weiß nicht, ob die nicht sogar schlechter fahren würden, wenn sie eine gewisse Entlohnung für sogenannte Care-Arbeit bekommen, aber gleichzeitig halt dann auch entsprechend gleiche Lasten übernehmen müssten. Ja, das sagen sie auch nicht, dass das gleiche Lasten auch übernehmen werden müssen. Das sagen wir jetzt. Also, ja, aber das kann ja nicht anders sein, wenn du Gleichstellung willst. Nee, das muss nicht sein. Wieso? Ach, du glaubst doch mal nicht im Ernst, dass Gleichstellung bedeutet irgendwie, dass die auch Pflichten haben. Also Frauen haben doch keine Pflichten, hallo? Frauen haben Rechte, Männer haben Pflichten. Ja. Wirken das so zu sagen, weil Liebe doch eigentlich etwas Verschmelzendes sein soll, wo man nicht genau auseinanderfummeln will, wer jetzt was gemacht hat. Aber nur weil es sich bei Arbeit aus Liebe um etwas handelt, das Frauen und generell Menschen manchmal auch gerne tun, haben wir es trotzdem mit Aufgaben zu tun, die von Kapitalismus, Staat und Patriarchat so gewollt sind. Denn es hält den ganzen Laden am Laufen. Kapitalismus, Staat und Patriarchat. Kulturmarxismus ist eine Verschwörungstheorie. Ja, aber nicht von der Kirche. Die Kirche ist unschuldig. Ja. Wenn Frauen Liebe und Fürsorge schenken und andere sie nehmen und nichts dafür geben. Dabei die geben nichts dafür, aber absolut gar nichts. Nichts. Männer sind ja gar nicht in der Lage, was zurückzugeben, weißt du? Die sind da so behindert. Die haben keine Rezeptoren für zurückgeben. Ja, das ist so lächerlich. Ja, für dein, Für deinen Hund baust du noch eine Hundehütte im Garten, aber für der Frau gibst du gar nichts. Du hältst dir nicht die Tür auf, du ziehst dir nicht hilfst dir nicht aus dem Mantel und so, weil das haben dir die Feministinnen abgewöhnt. Ja, ich meine auch so Sachen wie, die wohnt nicht, scheiß Müll doch selber runter. Die wohnt nicht im Haus, mietfrei, ne? Das macht die nicht so, die ist nicht. Es ist auch so, dass wenn du alleine arbeiten gehst, dass du dann natürlich auch zu 100% über das Einkommen verfügen tust. Wenn du dich dann zum Beispiel entscheidest, ich möchte 200 Flaschen Schnaps kaufen und die in meinen Schrank stellen und die dann trinken, dann sagt deine Frau bestimmt, das war eine gute Entscheidung, die ich respektieren werde, weil du ja das Geld nach Hause bringst. Das ist auf jeden Fall überall so. Oder Auto kaufen. Du kannst spontan einfach ein Auto kaufen, wenn du alleine arbeiten tust. Und deine Frau wird sagen, das war eine gute Entscheidung, Herr Mann. Warum fragst du die denn überhaupt? Ja, weißt du, ja. Und da ist es dann lustig, dass sie da dann nicht die Liebe sehen und nicht die Gemeinschaftkeiten. Da kann man das nicht sehen. Da sieht man dann nur die einzelnen Individuen. Ja, das ist doch auch keine richtige Liebe. Nicht so wie die zwischen Politik und oder von Virtue Signalern zu Neuankömmlingen oder so. Ja. Ist Hingabe nichts Schlechtes und Schenken auch nicht. Hingabe ist nur dann schlecht, wenn sie zur Selbstaufgabe wird oder noch schlimmer zur verpflichtenden Selbstaufgabe. Wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene Liebe organisieren, dann ist Liebe nicht nur der enge Zusammenhalt zwischen zwei Menschen, sondern sie ist auch Zusammenhalt für die Einzelnen, für sich. Was wir damit nicht meinen, ist eine riesige Orgie von Gruppenkuscheln, wie wenn die Teletubbies Tabby-Schmusen machen. Wir meinen eine Alter, warum gibt es so wenige weibliche Philosophieprofessorinnen? Weil die halt von den Teletubbies reden auf einem Podium. Deshalb. Ja. Alter. Liebe, die niemanden, wirklich niemanden dazu zwingt, mit mehr Leuten zu tun zu haben, als er oder sie möchte. Denn wir reden von Bedürfnisorientierung und das Bedürfnis, auch mal nichts mit Menschen zu tun zu haben, ist sehr vielen Leuten sehr wichtig. Ja, wir reden von den Bedürfnissen, die ihr habt. Die müssen natürlich, die sind gut und alle anderen Bedürfnisse sind schlecht. Jetzt überleg mal, in Syrien ist Bürgerkrieg und dann bist du Staatsmann oder Staatsfrau, bist Merkel sitzt da und denkst dir so, was sind die Bedürfnisse der liebesorientierten Politik gerade in Syrien? Wie löse ich ja die mangelnde Liebe in der Gesellschaft dort? So. Den Kolonialismus bekämpfen. Genau. Entkolonialisierung. Ganz wichtig. Das heißt, wir reißen alle Gebäude ab, die von Weißen gebaut worden sind, damit die Chance haben, auch zu Krankenhäuser zu entwickeln, ne? Oder ja. Fabriken. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Das müssen wir euch wahrscheinlich nicht erklären. Nerds kennen das und Nicht-Nerds kennen das auch. Das Gute ist, wenn gesellschaftliche Strukturen erstmal etabliert sind, dann bleiben sie, auch wenn Einzelne mal zu Hause bleiben und keinen Bock haben. Der Bundestag ist auch nicht immer voll. Guckt euch mal Videos von den Plenarsitzungen an. Deutschland geht trotzdem nicht kaputt. Karl Marx hat mal geschrieben, der Mensch ist im wörtlichsten Sinne ein Subjekt. Was ist denn das wieder für ein sinnloser Vergleich? Ja, der Bundestag. Gesellschaftliche Strukturen und dann geht sie zum Bundestag. Du musst doch wissen, der Bundestag, das ist das Gremium halt eben in Deutschland, wo beschlossen wird, wie sich die Leute zu lieben haben. Das hast du doch gestern auch wieder gesehen. Na? Deutschland. Damit Ehre für alle. Deutschland geht auch nicht kaputt, weil im Bundestag nicht alle Leute sitzen und Marx hat auch mal was gesagt. Du vergisst hier den anderen, Kropotkin oder wie er hieß. Und Pecht. Und Leonard Cohen. War das nicht der von Herr der Ringe, mit dem, der so hässlich aussah, der den Ring irgendwo gefunden hat? Gollum. Leonard Cohen? Nee, Kropotkin. Aber mich würde es echt nicht wundern, wenn jetzt noch, was könnte man noch in die Suppe rühren? Die Black Panthers vielleicht. Ja. Lass mal die Margarete machen. Stimmt. Also das, die Margarete ist schon ziemlich rassistisch. Sie hat jetzt bisher überhaupt nicht über den echten Kampf ums Überleben der People of Color geredet. Das geht mal gar nicht. Das soll mal gar ihre Lügen-Ebel. Sie hat gerade die People of Color erwähnt, nämlich die Teletubbies. Ja. Aber es ist ein abschreckendes Beispiel. Lala was Kings. Ja, genau. Tabby Lives Matter. Nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich vereinzeln kann. Das heißt, kann schon sein, dass der Mensch mal zu Hause bleibt, aber eine gut organisierte Gesellschaft braucht er trotzdem. Deswegen ist Solidarität als Gesellschaftsprinzip nicht so etwas wie ein stressiges... Gut organisiert, ja, genau, eine gut organisierte Gesellschaft. Damit sich die Leute besser lieben können, brauchst du eine gut organisierte Gesellschaft. Wo morgens Schlangen von den Bäckereien sind, weil so viele Leute backen wollen und nicht zum Müllabfuhr. Genau. Genau, das waren die Leute, die angefangen haben mit Anarchismus. Und jetzt wollen sie eine gut organisierte Gesellschaft. Ja. Auf Logik wird wirklich keine Rücksicht genommen. Wir brauchen auf der einen Seite Anarchismus und auf der anderen Seite eine gut organisierte, liebevolle politische Gesellschaft. Ja. Wake up. Wake up, mein Freund. Blind Date, bei dem man nicht weiß, wer die andere Person ist und wo man vielleicht am liebsten wieder nach Hause will, sondern eher wie viele einzelne Dates mit der Gesellschaft, die aber auch nicht böse sind, wenn wir mal doch nicht kommen. Oder um endlich mal aus diesem Beziehungsbild rauszukommen, es ist so wie Wichteln, ohne Namen, aber so, dass alle Geschenke geil sind. Kein Schrottwichteln, Solidarität Warum ist geiles Wichteln. Warum gibt es so wenig weibliche Philosophieprofessoren? Weil die Analogie von Wichteln in die 10. Klasse Deutschaufsatz gehört. Genau. Auf dem Niveau bewegt sie sich. Das ist noch etwas abstrakt. Aber genau diese Form von Solidarität als anonyme Liebe führt uns mitten ins Revolutionäre. Wie das gehen soll, können wir anhand von einem Zitat von Rosa Luxemburg sehen. Rücksichtslose revolutionäre Tatkraft, so schreibt sie, und weitherzigste Menschlichkeit. Dies allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden könnte, ist eine Anklage. Und zu wichtigem Tun und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen. Das heißt, Solidarität ist eine Form von Zusammenhalt, die nicht duldet. Du darfst keine Würmer zertreten, aber du darfst Nazis wegklatschen. Wieder so ein marxistisches Framing. Du kannst nämlich auch, anstatt zu sagen, dass die Bourgeoisie das Proletariat ausbeutet, kannst du auch einfach sagen, die Menschen beuten die Natur aus und deswegen müssen wir unseren Konsum einschränken und deswegen müssen wir über Konsum nachdenken. Wieder so ein Narrativ, was da mitschwingt im Subtext. Kulturmarxismus. Dass auf dem Weg zu gemeinsamen Zielen sinnlos gelitten wird. Sie hat radikale Ziele, aber nicht auf Kosten derer, um die es geht. Solidarität ist hier das Bindeglied, das beide Ebenen verknüpft. Die Tatkraft, wie bei Rosa Luxemburg, die großen Ideen und Utopien und die Menschlichkeit, in dem Sinne, dass es um die Bedürfnisse derer geht, von denen wir sprechen, im Hier und Jetzt mit allen ihren Unterschiedlichkeiten und auch mit ihren Widersprüchen. Okay, aber was sollen wir jetzt genau tun? Wie können wir uns verabreden, um anonyme Liebe zu organisieren? Welche Formen kann das annehmen? Gibt es schon Beispiele, die mehr sind als nur der Bodensatz, den der Kapitalismus braucht und ständig aufsaugt? Nee, mir fällt kein Beispiel ein. Das letzte Beispiel, was mir einfällt, ist die Republika. Und das ist definitiv der Bodensatz, den der Kapitalismus aufsaugt. Oder was auch immer du gerade gesagt hast. Daimler, Microsoft. Ja. Zum Glück gibt es Wikipedia. Und manche wirklich freie Open-Source-Software. Wie sagte schon der 5. Brief... der Wikipedia. Die wird jetzt schon bedürfnisorientiert produziert. Ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn alle durch die Welt gingen und so, wie sie jetzt Pokémons fangen, suchen sie dann nach Möglichkeiten zu solidarischer Kooperation. Keine Ahnung, kann vielleicht mal jemand eine App entwickeln. Wo immer ein Problem ins Visier kommt, wird gemeinsam eine Idee entwickelt, mit welcher Infrastruktur und welchen Ressourcen sich die Sache lösen ließe. Ganz dann studier Ingenieurswesen. Weißt du, studier Kack-Ingenieurswesen, wenn du was mit Ressourcen machen möchtest. Und geh nicht zur Republika und vergeude dein Leben mit diesem schwachsinnigen, dummen Geschwätz, Alter. Es ist sowas von geistiger Rost. Verbaler Dünnschiss, Alter. Der rausdruckt aus dem Mund, Alter. Es ist richtig ekelhaft, diese Scheißhulle, Alter. Ekelhaft. Um das mal auf eine sachliche Ebene runterzubrechen. Sie hat gerade Pokémon Go spielen, wo du also ein Programm hast, das dir regelmäßig, damit du halt diese Karotte-Esel-Nummer hast, blendet es dir regelmäßig irgendwo Pokémons ein, die du dann fangen musst. Und sie vergleicht das allen Ernstes mit dem ernsthaften Suchen nach Lösungen für soziale Probleme, weil die poppen auch dann alle 20 Sekunden so, da steht dann so Bürgergeld oder Einheitsversicherung oder höhere Steuern für Reiche und du klickst dann drauf, was du willst oder was. Gotta catch them all. Oh Mann, ey. Sie meinten eine App. Ich glaube, die entwickle ich mal, die App. Die App, die kannst du dann, da gibt es ein Textfeld, geben sie ihr Problem ein, dann drückst du auf Enter und dann steht da immer, das Problem ist die anderen. Die Lösung ist mehr von dem, was du richtig findest. Alter Schwede. Das alltägliche Probleme. So CO2-Ausstoß, Nazi-Demos, leerstehende Häuser, gehen Mais, No-Go's, Areas, Grenzen, googeln. Dein Mund, ey, der stößt auch CO2 aus. Das braucht doch niemand. Das kann man doch alles anders organisieren. Ich habe gerade so viele Konzepte ineinander geworfen, wo du zu jedem Einzelnen, wenn du es ernsthaft seriös behandeln würdest, könntest du wochenlang drüber referieren und es bleibt einfach nur Buzzword. Buzzword, Buzzword, Buzzword. Das ist alles. Grenzen. Was Grenzen? Was ist mit Grenzen? Sind Grenzen gut oder schlecht, Alter? CO2 sagst einfach nur Grenzen. Und jeder, der im Publikum sitzt, denkt sich, ja, Grenzen, da könnte man ja mal was machen. Und es kann jeder einfach nur diesen Hohlraum von Bedeutung, der in ihrem Vortrag drin ist, kann jeder einfach nur verwenden, um sich mit seinem eigenen geistigen Schwachsinn den aufzufüllen. Ja. Da ist nichts von Substanz. Du sitzt drin, du hörst ein Passwort, du denkst dir, ja, das ist aber interessant. Und weil so wenig gesagt worden ist, dass du alles reininterpretieren kannst, deswegen sitzen Leute da und denken sich, das war jetzt aber interessant. Ich höre eigentlich nur meinen eigenen Gedanken zu und höre random Buzzwords und mir fallen dann irgendwelche Sachen ein, aber das ist ja wirklich intellektuell. Damit lösen wir die Dinge. Genau, mit Grenzen, Liebe bin ich auch dafür. Liebe ist gut. Alter Schwede, Mann. Die Linke ist immer dann besonders effektiv, wenn es ihr zumindest gelingt, sich selbst solidarisch zu organisieren. Ein ja, grandioses zum Beispiel. Moskau 1917 fällt mir da ein, China ein bisschen später, die Roten Khmer. Ja, ja. Ja, oder die DDR. Und das ist meistens so passiert, dass die sich geeinigt haben, indem sie die umgebracht haben, die sich nicht einigen wollten. Ja, weißt du, das sind die Erfolge der Linken. Mit den Kulaken, als dann die Bolschewiks an die Macht gekommen sind und man dann die Bauern, die am meisten verdient haben, die wohlhabende Bauern waren, die sich dafür interessiert haben, wie man die Sachen ordentlich bestellt auf dem Acker, die dann mehr Ertrag hatten wie andere, wie man die entweder gleich erschossen hat oder dann ins Gulag gebracht hat, weil deren Wohlstand die Gleichheit der Menschen in Frage stellt und danach dann die Leute verhungert sind. Und man dann Jahre später, nachdem alle Bauern, die mehr Ahnung von Landwirtschaft hatten, dann tot waren, hatte man dann so wenig Getreidevorräte, dass man aus der Ukraine die ganzen Lebensmittel abgezogen hat und Holodomor angerichtet hat. Das war da auch eine super tolle Idee. Wunderbar. Da hat man über Gleichheit nachgedacht. Bedürfnisorientierter Politik ist das Black Panther Breakfast Program. Da ist denn eine Black Panther. Ja, ich habe es ja schon gesehen, das war ja nur so. Parallel zu ihrem militanten Kampf haben die Bürgerrechtsaktivisten 1969. Das sind Bürgerrechtsaktivisten gewesen, ja. Ausgehend von Oakland, Kalifornien, in US-amerikanischen Großstädten selbst organisierte Kantinen eingerichtet, in denen Kinder aus ärmeren schwarzen Familien ihre erste Tagesmahlzeit bekamen. Ja, also wie eine Tafel, nur rassistisch. Und zwar 10.000, jeden Morgen. Das entspricht ungefähr einer Idee, die schon Kropotkin hatte, dazu, wie man effizienter und gerechter Hausarbeit in größeren Zusammenhängen neu organisieren kann. Gerechter war nicht zuletzt, dass bei den Panthers vor allem die Männer das Frühstück gemacht haben. Im politischen Alltag heißt Solidarität oft, dass man sich auf die Seite derer stellt, die unter Unrecht leiden. Aus aktuellem Anlass zum Beispiel auf die Seite derer, die in der Türkei im Knast sitzen, so wie Margaretes Freund und Kollege Dennis. Also, wenn ich also einem ideologischen Verein morgens meine Kinder für eine halbe Stunde gebe, der sie damit irgendwas vollschwallt, also jetzt ohne eine Wertung über die Black Panthers abgeben zu wollen dabei, also einfach abstrakt, irgendwem, der eine ideologische Botschaft hat, und da frühstücken die dann. Das ist auch überhaupt nicht irgendwie der klassische Propaganda-Move. Armenspeisung hat in Rom schon so funktioniert, dass du gesagt hast, oh, guck mal, gib doch mal eine Runde Brot aus vor den Wahlen, damit die die doppelte Portion haben, da wo der Vorsprung nicht so groß ist. Also. Ja, doch, das Beispiel mit der Tafel, das ist ja da auch so, dass so ein Christenverein irgendwie ist, wo die Leute dann da alle beten dürfen und so, sonst kriegen sie nichts. Was? Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Das war auch damals nee, das da Ding. gehen doch auch unsere Mitbürger hin und so, also unsere, die noch nicht so lange hier sind. Das war auch Tafel, dieses weiß ich nicht, Ich glaube schon, also oder Arche oder irgend sowas, so auf jeden Fall irgend so. Arche kann ich mir das schon eher vorstellen, ja. Aber die Tafel ist, glaube ich, relativ konfessionslos. Ja, weiß ich nicht, ich glaube aber schon, also in diesem Bereich, da tummeln sich so viele Christenorganisationen. Also damals war der Lauer irgendwo bei Peter Hahn. Ja, dass die da sicher unterstützen, das glaube ich auch. Ja. Und also die nutzen das knallhart aus. Die Hilfsbedürftigkeit von den Leuten, weil er war auf jeden Fall der Lauer bei Hane und dann meinte da irgend so ein katholischer Heini, der ihm gegenüber saß und wegen so, ja, die Kirche macht so viel, die geben auch den Obdachlosen was zu essen und so. Und irgendwie sind sie dann halt darauf gekommen, dass sie dann da alle irgendwie beten müssen und da hat der Lauer dann auch nur irgendwie genickt, so nach dem Motto, ja, alles prima. Mhm. Ich habe jetzt auch gedacht, also eingetragener Verein in der Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen Einrichtungen und Stiftungen. Südtell. Etwas an dieser Form der Solidarität ist sehr traurig. Caroline Emke hat bewegend über die Diskrepanz geschrieben, in Deutschland den türkischen Wetterbericht zu checken und dabei zu wissen, dass jemand, den man kennt, in einer ungeheizten Zelle sitzt. Gerade deshalb ist es so wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Solidarität nicht nur Parteilichkeit ist. Man ist nicht einfach nur auf derselben Seite. Solidarität ist auch ein Organisationsprinzip. Man zeigt, dass die Seite, auf der man ist, die bessere ist. Dass man sich hier anders aufeinander bezieht, etwa, dass einem das Frieren der anderen auch etwas angeht. Ja, man zeigt, dass die Seite, auf der man ist, die bessere ist. Und da sind wir dann wieder bei unserem WASD und diesen ganzen Leuten mit ihren T-Shirts und so. Und ja, diesem ganzen Virtual Signaling. Ne? Also wir sind die Guten, tralala, hier, oder wer ist schlecht, ach der und der, ja, dann schreibe ich dir mal einen bösen Tweet oder so. Ja, wir haben arme Leute so gern, dass jedes Mal, wenn wir an die Macht kommen, machen wir mehr arme Leute, wie es vorher waren. Ein weiteres Vorbild dafür, wie sich eine Bewegung selbst nach dem Muster der Solidarität organisieren kann, bietet die Bezugsgruppenstruktur bei ACT UP. Die Aktivistinnengruppe, die Ende der 80er Jahre in New York entstand, um gegen die homophobe Regierungspolitik in der AIDS-Krise zu protestieren, war in basisdemokratische Zellen eingeteilt. Und stimmte alle ihre Aktionen auf den legendären Montagsplenar ab. Also da wurde nebenbei auch anonyme Liebe organisiert. In den Bezugsgruppen wurden nicht nur Transparente gemalt. Also jetzt warte mal, warum? Das war jetzt anonyme Liebe, dass es eine NGO gibt, die am Montag Sachen verabschiedet hat. Ich glaube, das, was sie gerade meinte, so ein bisschen Zwinker, Zwinker, Wink, Wink, war irgendwie, dass sie da alle gepimpert haben irgendwie. Ah, jetzt komme ich mit. Ich habe mich nur gerade gefragt, was sind die Kriterien von anonymer Liebe? Weißt du? Ich glaube, das war in dem Fall das. Ja, dann ist das über meinen Kopf drüber. Aber dieses Narrativ mit der Queerfeindlichkeit zum Höhepunkt der AIDS-Krise, das habe ich jetzt auch schon mal genau so gehört. Hatte ich gestern, glaube ich, auch in die Twitter-Gruppe gepostet, hat jemand gepostet, damals irgendwie in den 90ern, als man queere Leute einfach hat sterben lassen an AIDS. Ich frage mich manchmal wirklich, was für Geschichtsbücher lesen diese Leute? Ja, weißt du nicht, dass man klar, AIDS, dass es damals keine Möglichkeit gab, lange Zeit diese Leute zu retten. Nee, weißt du nicht, dass AIDS an dem Tag, wo es herausgekommen ist, dass es AIDS gibt, hat man bereits auch hier die medizinischen Wundermittel dagegen gefunden gehabt. Die hat man aber nur deswegen nicht freigegeben, weil das cis-heteronormative Gesellschaft ist und man den ganzen Queer-Leuten mal ordentlich eins vor den Kopf stoßen wollte. Ich habe das gerade alles simultan bei der Amadeo Antonio eingegeben und ich sagte, du unterliegst da einer Verschwörungsideologie. Bessere ist, dass man sich hier anders aufeinander bezieht, etwa, dass einem das Frieren der anderen auch etwas angeht. Ein weiteres Vorbild dafür, wie sich eine Bewegung selbst nach dem Muster der Solidarität organisieren kann, bietet die Bezugsgruppenstruktur bei ACT UP. Die Aktivistinnengruppe, die Ende der 80er Jahre in New York entstand, um gegen die homophobe Regierungspolitik in der AIDS-Krise zu protestieren, war in basisdemokratische Zellen eingeteilt und stimmte alle ihre Aktionen auf den legendären Montagsplenar ab. Also da wurde nebenbei auch anonyme Liebe organisiert. In den Bezugsgruppen wurden nicht nur Transparente gemalt, sondern sie funktionierten auch als Wahlverwandtschaftsnetzwerke, als Pflege-, Hospiz- und Trauerzusammenhänge. Solche basisdemokratischen Elemente arbeiten einerseits autoritärer Fremdbestimmung und Paternalismus entgegen. Sie erlauben aber auch, Bedürfnisse überhaupt erstmal zu äußern. Sie schaffen das Forum, um sich verabreden zu können. Hannah Arendt hat immer wieder beschrieben, dass Politik da geschieht, wo wir uns versammeln und fragen, wie wir zusammenleben wollen. In Räten etwa, aber auch in ganz kleinen Kreisen, wie beim Consciousness Raising. Solidarisch wird das Ganze, wenn wir uns dann auch noch fragen, was wir brauchen, um so zu leben, wie wir es wollen. Und wo wir das Zeug herkriegen, das wir brauchen. Wie wir es von denen, denen wir es wegnehmen, von wem denn sonst? Du redest doch ständig von Marx und Revolution. Nur, du wirst auch das Problem haben, dass dann, dir dann halt die Spezialisten fehlen, wie Abel das schon mehrmals jetzt mit den Bauern in Russland gezeigt hat. Wenn du die Leute vertreibst und sagst, du bist ein böser alter weißer Mann, gib mir die Fabrik, dann solltest du dafür sorgen, dass du weißt, wie die Fabrik funktioniert. Ja. Und das Wissen, das weißt du nicht, weil du eine Frau bist, das ist Intuition oder irgendein anderer feministischer Quatsch, sondern die Leute haben dafür lang studiert. Wenn du sie also verjagst oder sagst, nee, ab heute machst du deine Arbeit umsonst und deine Frau kriegt den Lohn, dann das wird nicht funktionieren. Wofür ist das gut, was ihr da redet? Für Utopia oder Dystopia für mich? Oder wie man so schön sagt, wie wir es uns organisieren. Nun ist es aber leider nicht so, als würde schon in nächster Zukunft eine feministisch informierte Rätevollversammlung über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Bin ich ganz froh drüber. Wobei wir dann aber auch das Problem mit der Überbevölkerung lösen würden, wenn nach so viele Leute verhungern. Also es hat auch seine positiven Seiten. Oh Gott, das ist mir zu zynisch. Schon froh sein, wenn die Institutionen, die jetzt schon so einen Ansatz von Solidarität verkörpern, so Sozialsystem, Gesundheitsversicherung, freie Bildung, nicht komplett den Bach runtergehen. Trotzdem schlagen wir vor, dass wir mehr wollen sollten. Dass wir an allen möglichen Ecken und Enden anfangen sollten, Knappheit und Ignoranz den Boden zu entziehen, indem wir genau diese sämtliche Ecken und Enden anders organisieren, nach Maßgabe anonymer Liebe. Das klingt nur so lange naiv, wie man sich nicht vorstellt, dass jedes bisschen Welt, das wir auf diese Weise umfunktioniert haben und dann verteidigen, bereits eine Ressource zum Weitermachen ist. Die Frage, ob etwas revolutionär ist, entscheidet sich manchmal nicht an der Größe, sondern an der Ausdauer. Das wiederum heißt, dass auch sehr kleine Dinge bereits der Anfang einer größeren Revolution sein können. Das hat die deswegen schwarze sagen Feministin die auch immer, Baby, du bist revolutionär. Jetzt verstehe ich das. Aber das ist auch immer wieder dieses Geschätz, die kleinen Dinge sind wichtig. Dass du im Alnatura einkaufst, ist ein revolutionärer Akt gegen der böse patriarchal-kapitalistische Imperium. Weißt du, okay, ja. Ich habe letztens 3 Bücher in den Bücherschrank auf der Straße getan. Viva la Revolution. Ja, schon. Ich finde es auch immer ganz lustig, mit was für einer Sozialromantik sie auch von den Gemeinschaftsküchen redet. Meine Schwiegereltern, die haben in Gemeinschaftsküchen in China gegessen. Das ist so vollblutkommunistisch. Die Geschichten sind einfach nicht so schön, wie sich das die Frau da vielleicht so vorstellt. So, ich habe da so echte Lebenserfahrungen, die mir die Leute erzählen, also Schwiegereltern. Und es ist alles nicht ganz so sozialromantisch. Ja, das ist alles rechtspopulistisch. Deine Schwiegereltern sind einfach Rechtspopulisten. Die wollen nur Fake News und so. Ja. Also in Polen gibt es ja auch noch so nach der Wende privatisierte sozialistische Versorgungsbetriebe. Und ich habe einmal in einem, so einem gegessen, das ist wie in so einer Jugendherberge halt. Ne? Ist nicht, ist, du merkst sofort, es ist kein Restaurant, sondern es ist halt so Versorgung halt. Ja. Also es hat überhaupt nichts mit unserem Ausgehen zu tun. Frances Beale perfekt auf den Punkt gebracht, wenn sie sagt, we must begin to understand that a revolution entails not only the willingness to lay down our lives on the firing line and get killed. In some ways, this is an easy commitment to make. To die for the revolution is a one-shot deal. To live for the revolution entails the much more difficult commitment of changing our day-to-day life patterns. Weißt du, die gute Frau steht da und sagt, hey, Leute, ihr müsst für die gute Sache bereit sein zu sterben. Gebt mir euer Leben, weil wir sind im Recht, ihr müsst für die Revolution sterben. Und diese Leute werfen anderen Leute fucking Hetze vor. Was für eine... Ohne Spaß, Alter. Und wegen so, ja, zu sterben ist einfach, aber hier die ganze Welt ändern, so, das ist schwer. Es ist echt krass, Alter. Weißt du? Ja. Ohne Spaß. Und die siehst du die da nicht sitzen, die Leute? Die stehen gleich alle auf und nehmen ihre Gewehre. Und dann stehen sie ruckzuck, stehen sie vom Firing Squad. Wir leben im Faschismus. Hm? Darfst du nicht vergessen, muss man wissen. Ja. Love out loud. Love out loud. Weißt du, da steht Love Out Loud und dann kommt Zitate so, du musst für unser Konzept musst du zu sterben bereit sein. Wir sind die guten Gerechte. Die machen Hetze da drüben im rechten Lager. Bei uns stirbst du für die richtige Ideologie. Kommt mal alle her, wir organisieren Liebe und Gemeinschaftsessen und wir sterben für die gute Sache. Alter Schwede. Aber nicht kuscheln wie die Teletubbies. Das ist natürlich gemein. Und auf der Veranstaltung hast du auch jedes Mal die scheiß Journalisten-Veranstaltung, wo dann die Heinzer mit den Journalisten in Deutschland zusammenhängen. Wie heißt die Media Convention? Tralala. Und dann hast du aus Deutschlands Redaktion überall Journalisten zusammenkommen und reden mit den Leuten, wie man Nachrichten macht. Ja, gut, Alter. Stokowski ist ja eh beim Spiegel, also. Ja, oh Gott. Ja, kann mir das irgendwer erklären? Also wenn ich der Typ vom Spiegel wäre und der irgendwie was zu sagen hat, wer da schreibt, und mir würde jemand das Ding zeigen, würde ich auf jeden Fall mal ein Gespräch anberaumen, ob sie sie noch alle hat. Ja. Es ist keine, also ich denke mal, sie ist halt Typecasting. Ja, wir brauchen eine aufmüpfige junge Feministin halt. Nein, und ich finde es so halt. Wie der Aufstein den linken Salonlöwen gibt und der Fleischhauer halt den Einpeitscher. Aber das ist schon, da musst du schon Eier haben, dass du dich auf ein Panel stellst und dann sagst, du musst für die gute Idee bereit sein zu sterben. Ja, mach das mal. Die anderen machen Hetze. Die Revolution zu leben und damit die Revolution zu leben, damit anzufangen, ist in jedem Moment möglich. Wirklich in jedem. Deswegen endet das aktuelle Album von Kate Tempest in einer nicht besonders schönen, stürmisch kalten Nacht in London mit diesen Zeilen. I'm out in the rain. It's a cold night in London. I'm screaming at my loved ones to wake up and love more. I'm pleading with my loved ones to wake up and love more. Dankeschön. Nichts zu danken, Leute. Alter fucking Schwede. Und jetzt habe ich hier noch am Ende meines Referats habe ich hier noch eine Zeile aus meinem Lieblingssong. Die heißt Los Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen. Das ist die Art von Gewalt, die wir sehen wollen, wenn auch nicht spüren wollen. Ja? Das finde ich fasst den Vortrag sehr gut zusammen. Aber ja. Ey, ey. Wollen wir uns die MK jetzt auch noch angucken? Ja, Mann, komm. Ja, aber die MK gucken wir nicht ganz. Ja, also, genau. Also ich habe die noch gar nicht geguckt. Ich hatte irgendwo noch Timestamps. Ich gehe mal gucken, ob ich meine Timestamps finde. Ja, ihr könnt ja kurz mal überleiten. Ja, Leute, wir haben uns heute hier versammelt. Ihr müsst für die Ideologie der Weltraumaffen sterben. Wir brauchen eine bewaffnete Führung. Das ist wichtig. Ist es noch Meinungsfreiheit, wenn man die Leute bittet, für die Revolution zu sterben? Absolut. Oder ist das schon organisierte Liebe? Ich weiß ja, die organisieren da Liebe. Reflection, Love Out Loud. Ah, dieser Kack-Einheitsbrei von den Postmodernisten. Ja, das ist schon Hammer auf jeden Fall. Wenn man so durch sein kann, fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Ja, sich umbringen zu lassen ist einfach, aber die Gesellschaft ändern. Das ist schon Hammer, Alter. Ich, keine Ahnung, Mann. Und gegen die verlieren wir den PR-Krieg. Das ist noch das Lustigste. Gegen Leute wie die stinken wir ab in den Medien. Nee, schade, ich finde meine Timestamps nicht. Aber das war alles auch in den ersten 14 Minuten oder so. Weil ja. Ich habe es auch einfach nicht ausgehalten, dieses Salbadernde. Das ist... Ja, dann nehme ich zu viel vorweg. Dann schauen wir jetzt einfach mal. Ja, hallo. Ich muss sagen, ich muss mich immer noch an die Größenordnung etwas gewöhnen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bedanke mich sehr bei den Veranstaltern, dass ich heute hier sprechen darf. Ich war letztes Jahr schon da und es war ein ziemliches Desaster, ehrlich gesagt. Ich hatte meinen schönen Vortrag so ganz ausgeschrieben und den ganzen Text mitgebracht, um kurz vor der Veranstaltung mit so einer Gruppe von Republika-Veteranen zusammenzusitzen, die sich darüber unterhielten, wie extrem uncool es sei, noch mit fertigen Texten anzukommen. Das so war aber ein böser Blow gegen die Stokowski. Und ich war ungeheuer also, stolz. Finde ich unsolidarisch von der Imke. Ja aber wenn du doch die Revolution haben willst, musst du doch nochmal aufschreiben, wie die laufen muss. Stimmt, ja. Oder meinst du, das hat einer im Kopf? Dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben überhaupt sowas wie eine PowerPoint-Präsentation dabei hatte, die maskieren sollte, dass ich einen ausgeschriebenen, fertigen Text hatte. Dieses Jahr ist das anders. Ich weiß ja jetzt, was cool und was total unhip ist und habe deswegen einen Revolution. Eben haben wir noch über Revolution geredet. Und so, und jetzt heißt es, ich weiß ja, was cool und hip ist. Und jetzt erzähle ich euch mal, ja, wie die Welt funktioniert. Den fiesen Twist, den du in der Mitte durchgeschnitten hast, okay. Dass sie ja trotzdem einen geschriebenen Vortrag dabei hat. Ach so, okay. Ausgeschriebenen, fertigen Text mitgebracht. Ich muss gerade mal lachen. Ein Denken, das zuerst noch nicht um die Richtung besorgt ist. Ein Denken, das Erkenntnis will und mit der Sprache und durch Sprache hindurch etwas erreichen will, nennen wir es vorläufig Realität. So schrieb Ingeborg Bachmann in den Frankfurter Poetikvorlesungen. Ich bin nicht sicher, ob das gelingt, aber das soll die Aufgabe sein. Zu denken, ohne schon um Richtung besorgt zu sein. Das Motiv Love Out Loud langsam zu betrachten, in verschiedene Formationen aufzufächern, in Variationen von Deutungen zu bedenken und sie zu prüfen. Vielleicht ist das etwas unüblich, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was üblich ist auf der Republika. Und ich verstehe diese Tage immer auch als eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren, etwas Unfertiges zu testen, in diesem Fall keine ganze Theorie, sondern nur einen einzigen Satz, ein Motto, um zu sehen, was geschieht, wenn man es ernst nimmt. Alles andere wäre schließlich auch merkwürdig. Es gäbe bei einer solchen Zusammenkunft eine Vorgabe. Ein Denken, das Erkenntnis will und mit der Sprache und durch Sprache hindurch etwas erreichen will. Bis ins Mark postmodernistisch. Naja, Moment mal. Das sind Vorlesungen zur Lyrik, das hat sie gerade gesagt. Und in dem Bereich will ich das auch gerne. Also, wenn die Frau hier drüber spricht, wie man Lyrik schafft, dann okay, aber sie will ja damit irgendwie Realität Politik schaffen, wirklich. Ja. Und Politik machen. Also die Gabe, Frau Bachmann, und man nehme sie nicht auf und buchstabierte sie nicht aus. Was also sollte, was könnte Love Out Loud heißen? Kann ich das? Will ich das? Was wollen uns diese vier Worte sagen? Theo, fahr nach Lodz. Wenn ich es täte, wer wäre ich, wenn ich es sagte? Wen oder was? Wer wären wir, wenn wir es sagten oder umsetzten? Und welches Wir wäre da gemeint? Und wer wären die anderen auch? Wir oder andere? Das und die anderen B-Fragen. Ist da jetzt irgendjemand mitgekommen bei dem? Und hat jemand was daraus ziehen können, ja, was ihn weitergebracht hat? Ich habe daraus was ziehen können, was mich weiterbringt. Nämlich ja, genau das. Das war schon gut, dass wir das so dahinter jetzt geschnitten haben gegen das von eben. Weil eben haben die das so ziemlich stark definiert, was sie darunter verstehen. Und das, ja, also Kulturmarxismus. Ja. Also wir wären die Kulturmarxisten und die anderen wären die Rechtsbegriffe. Alle Begriffe müssten neu diskutiert werden und neue Bedeutungen und so. Dann sagen wir jetzt einfach, wir haben jetzt unter uns gesagt, dass Kulturmarxismus genau diesen Grütz, den wir heute beanstandet haben, bedeutet. Und dann können wir das doch sagen, wie wir wollen, weil wir haben es ja reclaimed von den Nazis. Nennen wir es vorläufig Realität. Nennen wir es vorläufig Kulturmarxismus. Love Out Loud, also, das möchte ich ganz gern versuchen, ein Motiv in vier Variationen. Vier. Eins. Ein Imperativsatz ist ein Satz, der einen Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte ausdrückt. Toll. Gut. Das Erste, was auffällt, ist die grammatikalische Form. Love out. Also das Erste, was mir auffällt, ist, dass Sie bei Ihrem PowerPoint nicht diese Aufzählung ausschalten können. Laut, es ist ein Sprechakt im Modus des Imperativs. Eine Aufforderung, ein Befehl, eine Einladung. Es heißt nicht loving out loud, nicht I want to love out loud oder let's get loud. Ist das möglich? Du musst gerade mal lachen, let's get loud, gell? Ja, also mich erinnert das an, also es ist zwar vorgetragen mit Emotionen, auch mit so einer gewissen versuchten Schwere irgendwie in der Präsentation, aber also vom Inhalt her erinnert mich das an diese Science-Fiction-Filme, wo so ein Roboter, der die Menschheit nicht versteht, irgendwie auf so Fragen immer mit so Definitionen reagiert. Es ist ein Imperativsatz, Satz, ein Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte ausdruckt. Ja. Was bedeutet Liebe? Aber was wird uns da befohlen? Sollen wir uns lieben, uns selbst? Und ist es nicht eine Sünde, sich anzufassen? Wahrscheinlich. Lässt es sich auffordern zu lieben? Oder lässt sich die Lautstärke, in der zu lieben sei, verordnen? Ist zu lieben eine Tätigkeit wie jede andere, wie gehen, sprechen, springen, zu der sich Imperative bilden lassen? Lieb. Das klingt schon seltsam. Liebe laut und gefährlich klingt wie ein verunglückter Werbeslogan. Aber vor allem bleibt etwas darin paradox. Der Liebe, so wie dem Glauben auch, ist etwas Unverfügbares zu eigen. Es lässt sich nicht beschließen zu lieben, ganz gleich wie wunderbar das Gegenüber auch sein mag, so wie sich nicht beschließen lässt, nicht mehr zu lieben, ganz gleich wie groß das Leiden an der Liebe auch sein mag. Ja, aber das mit dem Hassen, das geht immer, das ist immer nur, weil die Leute halt sich dazu entschließen, die alle zu hassen, weil die ja so doof sind, weil das ja Feministen sind und so. Und deswegen sind die auch maximal schuld an ihrem eigenen Hass, weil sie sich ja auch einfach anders entscheiden können. Die Liebe wie die Lust ist zu fragil, sie ist zu intim, als dass sie sich kontrollieren ließe. Sie liegt in einem und gehört einem doch nicht. Vielleicht besteht eben darin die Magie von Liebe und Begehren, dass wir sie uns nicht verordnen können, dass wir zu ihnen nicht aufgefordert werden können oder anders gesagt, dass kein Befehl und keine Aufforderung uns dazu bringen kann, sie zu empfinden oder zu leben. So wie sich die Liebe oder die Lust nicht verbieten lässt. Keine Anordnung, kein Gesetz, keine Normativierung kann uns dazu bringen, nicht zu lieben, wie wir lieben. Das verstehen diejenigen nicht, die queere Menschen kriminalisieren oder pathologisieren wollen. Das ah, wo kommt denn das Thema nicht, auf einmal her? Ja. Wo kommt denn das Thema? Jetzt bin ich aber verblüfft. Du hast es geschafft, genau 6,5 Minuten drüber zu reden, über Liebe und über dieses Motto, bis du deinen eigenen Kram auf den Tisch gepackt hast. Jetzt geht's wieder nur um dich. Genau, man muss nämlich noch dazu sagen, dass jetzt die Dame, die irgendeinen einen komischen Preis bekommen hat und wo Thomas Fischer... Preis des deutschen Buchhandels, das ist so ziemlich... der renommierteste, was auch immer. Ja, irgendein komischer Preis halt. Wo der Thomas Fischer, der Bundesrichter, richtigerweise gesagt hat, dass kein Mensch Lesben hasst. Und auch nicht Frau Emke. Weil sie sich ja irgendwie so als, ach ja, ich hab's ja so schwer, aber ich bin eine Lesbe und tralala und oh, die böse ja, Gesellschaft. Ja, weißt du, du bist Autor, kannst den ganzen Tag rumsitzen, Wein saufen und Bücher lesen, schreibst ein bisschen und bist so unterdrückt. Oh, du hast so ein armes Leben. Tust mir richtig leid, Caroline. Heilige Scheiße. Eigentlich wollte ich lieber in einer evangelischen Kirche auf der Kanzel stehen. Aber Bücher schreiben ist auch okay. Ja. Unsere Liebe lässt sich so wenig erzwingen, wie sie sich verleugnen oder verändern oder auflösen lässt. Bravo. Bravo, so mutig. Zu lieben oder nicht zu lieben überschreitet jeden Zwang. Insofern regt sich zunächst einmal Widerspruch gegen die Form der Vorgabe, weil sie etwas verlangt, das sich nicht verlangen lässt. 2. Nicht aus Scham, sondern um niemanden zu verletzen, verberge ich manchmal mein Elend. So tun wir es oft mit der Wahrheit, sagt Richard Krenitzky in seinen Gedichten. Nun verschiebt sich die Bedeutung der Aufforderung etwas, wenn die Betonung auf Ja, genau, liebe Rechtspopulisten, dann lest euch das mal durch und bitte nicht mehr kommentieren bei Facebook, würde ich sagen. Das ist ja gut. Das ist eine Definition von Hassrede. Das sollte man mal aufnehmen. Verbirg dein Elend. Oder ist auch eine gute Beschreibung von dem, was in Deutschland passiert ist mit der Flüchtlingskrise und so. Ja, und das, was sie gesagt hat, von wegen, dass die Liebe irgendwie halt diese Grenzen halt negiert, so ungefähr, das soll sie mal zum Beispiel Mädchen aus dem islamischen Kulturkreis sagen, wie da die Liebe negiert wird. Also im Sinne von, dass sie nicht heiraten können, wen sie lieben, sondern sie müssen halt irgendwen heiraten, den jemand für sie bestimmt. Wie wäre es denn, wenn du an der Baustelle mal forschst und nicht in einem Land rummeckerst, wo Frauen eigentlich alles dürfen? Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen, was sie nicht dürfen. Loud liegt. Love out loud. Nicht das Lieben selbst wird verordnet, sondern die Art, diese Liebe auch zu artikulieren. Von welcher Liebe ist da die Rede? Die Liebe zu einer Person, zu einer Überzeugung, zu einer Form in der Welt zu sein? Die Liebe zu einer Vision von einer gerechteren, inklusiveren, offeneren Gesellschaft? Die Liebe zu einer Passion wie der Musik oder dem Billardspielen oder die Liebe zu einer Region? Für diejenigen wie mich, deren Art zu lieben und zu begehren immer noch vielerorts als pervers, als krank, als gestört, als minderwertig, als sündig, als widernatürlich oder als gottlos gilt, für uns ist es eine historische Kontingenz, ob wir in einem Staat leben, in dem unsere Lust und unsere Körper kriminalisiert werden. Es ist ein unsere Lust und unsere Körper kriminalisiert werden, ja, aber diese ganze Istanbul-Konvention, überlege ich es mir hinterher, scheiße, die kriminalisiert überhaupt keine Lust. Nee, gar nicht. Aber ihr dürft nicht mehr miteinander schlafen, wenn ihr beide betrunken seid. Ist überhaupt nicht irgendwie einschränkend. Nee, gar nicht. Würdiger Zufall, ob wir in einer Gegend aufwachsen, in der wir damit rechnen müssen, dass uns staatliche oder nicht staatliche Schergen auflauern, in der wir kalkulieren müssen, dass uns... Was war das jetzt, ein Angriff auf die Antifa oder was? Offizielle Beamte... Oder nur Meuten aus herumlungernden Schlägern einschüchtern, demütigen, vergewaltigen oder töten. Auch wenn es der Zufall will, dass wir in eine Gesellschaft geboren wurden, in der es staatlich organisierte Gewalt gegen unsere Liebe und unsere Lust und unsere Körper nicht mehr gibt, so bleibt die über Jochen. Ja, das ist Zufall, ne? An der Stelle ist es einfach reiner Zufall. Das ist nicht wie sonst immer bei euch diese Gesellschaft, ne? Die ganze Gesellschaft, die irgendwie über die richtigen Schwingungen sind, sondern wenn das mal richtig läuft, so, wenn ihr überhaupt keine Probleme habt, wenn ihr respektiert seid, wenn man euch überall einlädt, euch irgendwelche Preise gibt und so einen Scheiß und euch auch noch lobt, nur für eure sexuelle Orientierung alleine, ne? Dann ist es einfach Zufall, dass das so ist. Das ist einfach reiner Zufall. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, ob David Lynch die Dame schon mal gesehen hat, so bei der Nahaufnahme. Ich finde, die wird voll gut in einen von seinen skurrilen Hintergründen passen. Keine Ahnung, aber Hintergrund, oh, du willst sie also marginalisieren. Ja, du bist Faschist, da war nicht wieder erwischt. Du musst doch wenn die Hauptrolle spielen. Hallo, sie ist lesbisch, Diversität. Hunderte eingeübte Angst vor dem, was die anderen denken, dass man sei. Und die jahrhundertelang eingeübte Angst. Also du trinkst quasi mit der queeren Muttermilch die Angst deiner Vorväter mit, die auch queer waren. Frau Mütter, wenn ich bitten darf. Ja genau, sie ist ein reinblütiger Queer. Nur reinblütige Queer können den Drachenthron besteigen, muss man wissen. Außerdem, also, ich weiß auch nicht, inwieweit ich mich jetzt wirklich da Mitgefühl haben soll. Die gute Frau, der ihr Patenonkel war Alfred Herrhausen, der Deutsche Bank-Vorstandssprecher. Sie hat ja, aber ich glaube, das war... Der in Harvard hat sie studiert, London School of Economics. Also eigentlich ist es so, dass du in besser betuchteren... Verhältnissen aufwächst, das ist dann egal, ob du dann queer bist oder nicht, dass es dir eigentlich ganz gut geht. So, also so viel Unterdrückung und Leid kannst du ja nicht erfahren haben. So. Ich weiß auch nicht. Ja, aber die Schlägertrupps, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir auch hier schon beim Weltraumaffen darüber berichtet hätten, über dieses eine Ding da, wo die irgendwie so einen Typen gefoltert haben, weil irgendeine behauptet hat, er hätte sie vergewaltigt. Ja, stimmt. Stimmt. Wozu sie dieses Wissen ermächtigt. Diese Verkopplung von dem Begriff, dem Label, dem Bild, das einem zugedacht wird und der Ermächtigung zu Spott und Hohn, die Legitimierung von Herablassung oder Ekel, Demütigung oder Ausgrenzung ist nicht individuell und sie geschieht natürlich nicht nur mit Menschen, die anders lieben als die Norm. Ach, Ekel, Ekel kann man auch den Leuten nicht diktieren. Das ist auch kein soziales Konstrukt. Aber Ekel haben ja nur Konservative, haben sie jetzt rausgefunden. Da haben Konservative mehr. Ja, so diesen Interpersonellen halt eben, aber ich sage mal so, also ein gewisses Maß an Ekel hat ja sicherlich jeder irgendwie vor irgendwelchen Sachen. Und das ist ja nicht irgendwie so, dass man sich da trifft und irgendwie dann überzeugt wird davon, dass man sich zu ekeln hätte vor irgendwas. Und führt euch auch nochmal vor Augen, das hier ist die Keynote einer Netzkulturkonferenz. Ja. Meine Queerness, also, ja. Und es geht jetzt schon seit längerer Zeit wieder nur um ein Thema. http://queer. Um die Republika zu eröffnen. Und warum? Also was ist denn dann wichtiger? Irgendwie die Republika und das Thema? Oder ist die Republika inzwischen wirklich eine Social Justice Konferenz? Justice Conference, absolut. Keine Ahnung. Was das, also Netzpolitik, queer und bla und Liebe, das ist ein lyrischer Satz, wie, was, wo, hallo, ich bin queer, guck mal. Keine Ahnung. Eigentlich sollten da doch Leute da hocken, die sagen, guck mal, das ist ein Messenger, der ist voll toll. Weißt du, ich, keine Ahnung. Ja, die projizieren ja ihren ganzen Kram halt eben auf dieses Internet. Dass das da alles irgendwie stattfinden sollte. Oder der Grad, in dem es da stattfindet, oder die Leute, die da was zu sagen, oder wer mich trollt, das ist ja alles dann ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist ja nicht ein Problem davon, dass man einfach eine Person ist und andere Leute das witzig finden oder so, sondern das ist ja immer, da kann man ja dran arbeiten, das wird ja alles besser werden und erstmal die Revolution und dann sich erschießen zu lassen, ist halt leicht, habe ich heute gelernt. Ne? Aber was zu verändern, ist ja so schwer. Sie wird geprägt und geformt in den Bildern und Geschichten, die über uns erzählt werden, in den Illustrationen, die die Nachrichtensendungen auswählen, wenn über eingetragene Partnerschaft oder den CSD berichtet wird, in den fiktionalen Formaten, den Serien oder Spielfilmen, in denen wir nur auftauchen, wenn die SchauspielerInnen tatsächlich schwul oder lesbisch sind und eine hetero... Absolut falsch. Ja. Also absolut falsch. Da fallen mir spontan, also ich sag mal, Brokeback Mountain fällt mir spontan ein. Ja, also das ist so das Erste, was mir direkt einfällt. Auch, die waren nicht schwul. Auch wieder dieses, wir werden marginalisiert. Das ist völliger Schwachsinn, weil wenn du das Verhältnis von Homosexuellen in der Bevölkerung, der Weltbevölkerung wegen mir mal vergleichst mit wie oft die im Film und gerade im Fernsehen und so auftauchen, musst du mir nicht erzählen, dass das eine marginalisierte Gruppe ist. Die Eskimos sind eine marginalisierte Gruppe. Hat nicht, im Fernsehen. Hat nicht irgendwie Filmen. Gene Hackman schon mal irgendwo einen Schwulen gespielt? Also alle möglichen Leute haben schon irgendwie Homosexuelle gespielt. Und genug Homosexuelle haben straighte Leute gespielt. Ja. Das war ja auch kein Ausschlusskriterium. Ja, also, eben. Rock Hudson. Ja. Also, was soll der Blödsinn? Heterosexuelle Figur ihnen schon nicht einmal mehr zugetraut wird. Quatsch, wie wir gerade schon erklärt haben. Die Verkopplung von Begriff und Stigma, die Mikrophysik der Entwertung formt sich auch in den Lücken, in dem was fehlt. Die Mikrophysik der Entwertung. Was soll das? Das ist wie freie Energiemaschinen. Nein, das sind homophobe Medichlorianer. Ich glaube, die Mikrophysik der Entwertung, das ist diese Tusche und dieser Stempel, wo ich mir nämlich meine Fahrkarte reinschiebe, dass da drauf kommt. Oh, das ist die. Wird die entwertet mit der Mikrophysik. Die einen sind immer die besten. Meine Güte, ey. In der Negierung, in den Auslassungen. Überall dort, wo wir nicht auftauchen, finden wir uns auch. Wir sind die ja, verschluckt ja alles werden, gut. Die unsichtbar sind. Wir sind die Schamhaften. Überall, wo wir nicht auftauchen. In Nürnberg auch. Sehr schön. Hilfe. Wie kann man nur sein ganzes Leben ständig über seine Vagina oder seinen Dick nachdenken? Echt. Ja, das nennt man queer. Ja, ey, das ist, ey, ich möchte es nicht kriegen. Ja, keine Angst, ich glaube, es ist nicht ansteckend. Peinliche Stille. Wir sind die, vor denen Kinder möglichst nichts wissen sollen. Wir sind die, die nicht zumutbar sind, nicht so früh jedenfalls. Wir sind die, vor denen vielleicht nicht mehr gewarnt wird, aber von denen zu wissen, boah, doch ey, angeblich... Wie früh muss ich denn mit meinen Kindern über Sex sprechen? Wann muss meine 3-jährige Tochter schon wissen, wie ein Blowjob geht? Oder ja, was? Eben vor allen Dingen Kinder, also die meisten Kinder wachsen in heterosexuellen Beziehungen auf. Und da wird denen ja auch nicht erstmal erzählt, wie das funktioniert, Heterosexualität. Kommt mal mit ins Zimmer, damit ihr das mal seht. Ja. Oder was? Auch belastend oder überfordernd sein soll. Das ist im Übrigen noch die günstige Variante. An anderer Stelle, an anderen Orten, werden wir sichtbar, aber eben nur als dämonische Andere des richtigen, echten, natürlichen, traditionellen Familienmodells. Seid ihr noch ganz dicht? Ja, ich glaube, die haben sie echt irgendwie ins Hirn geschissen oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. An welchem Platz, bitteschön? Also vielleicht irgendwo in der... Also ich weiß ja nicht, ob das bei der EKD mittlerweile so funktioniert oder so. Ja, wir haben einen mitgebracht. Obwohl bei Brownback Mountain, ich fand das schon alles dämonisch. Ja, oder mit der Dunja Ayali so dargestellt so. Mit denen. Die hatten ja diese Hörner und immer, wenn die gekommen sind, ist im Kino ist so Schwefel. Ja, genau. Und jeder denkt sich auch immer so, hier der Freddie Mercury, ne, der war ja auch so ein unglaublicher Dämon. Die dumme Sau, ja. Und überhaupt, ne, es gibt überhaupt gar keine respektierten Schwulen in der Gesellschaft, gibt es die gar nicht. Ne. Also, Karl Lagerfeld ist völlig unrespektiert. Ja, und auch mit Milo Yiannopoulos, ne, der wird ja auch nur gezeigt, damit man sehen kann, wie schlimm er ist. Diese Mechanik trifft nicht nur Menschen, die anders lieben als die Norm, sondern auch Menschen, die anders aussehen, Menschen, die anders glauben, die anders trauern oder andere Körper haben. Das trifft auch Menschen, die einfach arm sind, ohne Arbeit, die in prekären Verhältnissen leben, denen die gesellschaftliche Entwertung auch noch eine vermeintliche Schuld am eigenen Elend diktiert. Warte, prekär, Mikromechanik, schwul sein, anders aussehen, was? Anders glauben, das finde ich vor allen Dingen, da stolper ich ja immer sofort drüber, weil dieses, schmeißen wir nochmal irgendwie unsere Ideologie mit rein, so, als ob das genauso wäre wie aussehen. Also aussehen sucht man sich ja zu einem gewissen Grad auch nicht selber aus, also zu einem großen Grad. Es gibt sicherlich Sachen, die man auch an seinem eigenen Aussehen ändern kann, aber... manche Sachen auch nicht, ne? Also viele Sachen oder ihre sexuelle Orientierung halt eben auch, aber halt Glauben, irgendwelche Überzeugungen, ja, also da gebe ich den Leuten schon ein bisschen eine Mitschuld daran, wenn sie irgendwelche extremistischen Überzeugungen haben, da stelle ich mich nicht daneben und sage irgendwie so, ja, das ist ja alles prima so, und vor allen Dingen eben hast du den ganzen Kram ja noch verteufelt mit von wegen so, ja, das ist irgendwie... wir sind da irgendwie die Bösen, irgendwie die moralisch Schlechten. Aber jetzt soll das irgendwie. Ich meine, genauso könnte man sich hinstellen und sagen: Warum werden Nazis in Filmen immer nur als die Bösen dargestellt? Und warum dürfen also, eigentlich nur andere Leute Nazis spielen und nicht die Nazis selber? Oder wie Sie es wahrscheinlich sagen würden, warum. Keine Frauen dann den Nazis in Filmen. Ja, also, genau. Es ist so. Ja, also, es gibt halt. Aber guck mal, bei der Frau, die hat nichts anderes als extremer Pathos, die dämonische andere böse Seite und Intersektionalität. Das ist, keine Ahnung, tut die sich dann 10 Minuten, bevor das Ding anfängt, hinsetzen, rotzt was runtertextlich, sagt, die bösen Leute, die unterdrücken mich und die anderen, die wohl nicht so gut aussehen und die Armen und guckt euch das mal an die und Armen, dann wird es dagegen laut aufleben. Das sind nicht die Armen, das sind die Armen, wie ich gerade gehört habe. Ah. So heißen die, wenn man auf der London School of Business Blödsinn war. Ja. Manche, aus der älteren Generation, die noch die Furcht vor dem Lager und vor dem Gefängnis unter der Haut tragen, sprechen noch heute vom Untermieter, wenn sie die Liebe ihres Lebens meinen. Sie können noch heute das Wort, das sie beschreiben könnte, schwul oder lesbisch oder homosexuell oder queer, nicht aussprechen. Wie viele? Ja, vor allen Dingen grundsätzlich verschiedene Dinge auch schon wieder, von denen sie da redet. Also schwul und lesbisch ist nicht das Gleiche. Das ist ein ganz, ganz, ganz bedeutender Unterschied. Und was auch immer dieses Queer-Ding noch bedeuten soll, das weiß sowieso keiner. Queer ist Schwulsein meets Postmodernism. Das ist queer. Queer ist einfach nur irgendwas Geschwubbel. Wir tun die Kategorien auflösen. Es gibt nicht nur schwul und heterosexuell. Nein, es gibt auch noch ein Tralala, because reasons. Das ist queer. Und es gibt einen ganzen Haufen Leute, die in der Vergangenheit durch Gesetze, die falsch waren oder falsch ausgelegt worden sind, geschädigt worden sind. Das waren nicht nur Homosexuelle, also es waren zum Beispiel auch Kommunisten etc. pp. Ja? Aber das ist, jeder trägt ein gewisses Risiko. Und nur weil dein Risiko mit deiner sexuellen Orientierung zusammenhängt, ich habe immer das Gefühl, die sehen irgendwie auf der anderen Seite, bei den Heteros ist alles immer toll. Die erdulden keine Probleme, die haben nie eine Ablehnung. Wenn die eine Bewerbung schreiben, kriegen die immer sofort eine Stelle mit viel Geld und so, weil sie halt hetero sind, ne? Also so... und vor allen Dingen jetzt mit dieser ganzen beschissenen... Der mal dieser ganzen beschissenen bedroht war durch Gefängnis oder Lager, hat jetzt immer noch dieses Ding im Kopf. Viele haben auch gesehen, oh, die Welt hat sich verändert, ich kann dazu stehen, was ich bin. Ja? Aber nein, sie malt den schwärzestmögliche, mit Lager noch im Hintergrund, schwärzestmögliche Möglichkeit an die Wand. Aber dann drehen sie sich um und sagen, wir brauchen mehr Gesetze, damit auch jede Bagatelle irgendwie gleich ein Sexualdelikt ist. Wegen der sexuellen Selbstbestimmung. Ne? Also die Leute, die eigentlich wissen müssten, dass es problematisch ist, wenn du halt, also dieser Spruch war ja immer, der Staat soll sich aus dem Schlafzimmer raushalten. Das war ja ein Spruch, der aus der homosexuellen Bewegung gekommen ist. Ne? So nach dem Motto, kümmert euch nicht um unseren Kram, so. Das können wir selber regeln. Und mittlerweile ist es halt eben, müsste das eigentlich eher ein Spruch sein, dass der heterosexuellen Gruppe kommt, weil ja, mit diesen ganzen Istanbul-Konventionen und diesem ganzen Zeug, wo es ja dann immer alles sofort einen riesen Aufschrei und weiß da gar nicht, im wahrsten Sinne des Wortes einen Aufschrei gibt, wenn irgendwie da hat jemand einen Kommentar losgelassen, der mir nicht gefällt. Da sind wir jetzt schon auf dem Kommentar-Ding. So. Oder da hängt ein Werbeplakat. Und das sorgt irgendwie dafür, dass die Gesellschaft den Bach runtergeht. Auf jeden Fall. Als wäre mit dem Wort die Wahrheit, die sie leben, endgültig in der Welt und damit eben auch unumkehrbar. Aber auch manche von uns Nachgeborenen versuchen immer oder nur in bestimmten Kontexten und Situationen durchzugehen als etwas anderes. We try to pass. Sich zu verstellen, sich zu maskieren, sich zu verleugnen, sich anzupassen, ist kein einmaliger Akt. Keine Schwelle, die es nur einmal zu überschreiten gäbe, so wenig wie das Coming Out, das Love Out laut, ein einmaliger Akt sein kann. Sondern es verlangt permanente Entscheidungen, wann zu schweigen, wann zu sprechen und wann zu widersprechen ist. Also man liest ständig irgendwelche Artikel darüber, wie wunderbar vernetzt die Homosexuellen sind, also vor allen Dingen die Schwulen, und was, wie attraktiv die sind als Arbeitnehmer, ne, was sie auch zum Beispiel nicht ausweilen wegen Kindern und so ein Kram, ne, und auch für die Werbung interessant, wegen dem hohen Bildungsgrad und dem verfügbaren Einkommen zum Ausgeben und lauter so ein Zeug, ne? Das sind so Sachen. Na, aber das ist alles, ja klar, Bürger zweiter Klasse, die man hasst und die sich unbedingt verstellen müssen, weil das nur Nachteile in dieser Gesellschaft hat, bla bla bla. Oder kannst irgendwelche Diversitätsquoten erfüllen. Und das auch noch, indem du den Leuten halt eben sagst, ja, ich habe übrigens folgende sexuelle Orientierung. Das andere Leute fragt das gar keiner, wenn du irgendwo hingehen wirst und sagst, hey, ich bin übrigens heterosexuell. Also da klatscht kein Mensch Beifall. Warum auch? Oh Mann, ey, verstellen. Also, ja, aber klar, die Das ist doch Heterosexuellen sind deine überhaupt eigene nicht Entscheidung verstanden. heute, ob du dich verstellst oder nicht. Was weiß ich, wenn ich eine hübsche Frau gesehen habe, dann habe ich auch meinen Bauch mal eingezogen, wa? Jeder verstellt sich irgendwo, wenn er gerade irgendwie. Oder man hält halt die Klappe, wenn man weiß, dass man auf einer Party ist, wo lauter Linke sind und die sich darüber gerade unterhalten, wie schlimm doch die bedenkentragenden Bürger, die besorgten Bürger sind oder so. Diese Entscheidungen, sich selbst zu verleugnen oder sich zu sich zu stellen und die eigene Liebe auch zu artikulieren, verlangen aber nicht von jedem dasselbe. Wer weiß ist und christlich, wer aus einer Mittelschichtsfamilie stammt oder wer über ein gesichertes Einkommen verfügt, wer soziale oder ökonomische Privilegien kennt, weiß sich weniger angreifbar. Wer symbolischen oder Sagt die Frau, institutionellen die in Status Harvard als Schutz. studiert hat. Sagt die Frau, die in Kack Harvard studiert hat. Ja. Keine Ahnung, ich kenne nicht so viele Leute, die in Harvard studiert haben. Und die ich kenne, die sind alle reich. Also waren sie auch schon, bevor sie dorthin sind. Also ich war ja in Stanford. Also ich bin da mal spazieren gegangen am Nachmittag. Schutz bei sich weiß, ist der sozialen Missachtung weniger ausgeliefert. Die Vielschichtigkeit von Bezügen und Markierungen, die Intersektionalität von Personen nicht zu bedenken, ist eine eigene Technik der Marginalisierung. Und da ist es mir, Natürlich als ich das ist hier es im leicht. Vorfeld schon mal geguckt habe, dann zu viel geworden. Ich Okay. hatte dann einfach keine Lust mehr. Ja, ich glaube, das klang auch wie ein guter Schlusspunkt. Das geht mir ähnlich jetzt gerade wieder. Ja, genau. Also, bitte. Wer das ganz zu Ende sehen möchte, weil er vielleicht einfach gut dabei einschlafen kann oder so, Ich kann sich glaube, gut das ja im dabei Internet einschlafen angucken. wird schwierig. Ja, doch dieses regelmäßige Heben und Senken, wenn man es schafft, sich gar nicht auf den Text zu, vielleicht auch jemand, der kein Deutsch kann, weißt du? So, if one of our foreign viewers wants to use this for sleeping, you can go ahead. Ja, aber nicht wie Ich bei den will noch mal Teletubbies. kurz, ich würde noch mal kurz gerne darauf hinweisen wollen, dass in dem Vortrag vorher, wo es hieß Marxismus und Feminismus und Tralala und jetzt die ganze Zeit intersektionelle Queer-Kacke gelabert wird, dass in der Sowjetunion Leute, die schwul sind, ins Gulag gekommen sind. Und dass jetzt mittlerweile dann hier eine queere Frau dasteht, die mir dann irgendwas von Intersektionalität und Oppression erzählt. Ja, aber Und willst du etwa also damit ich sagen, finde es das war einfach. ein Problem, was nur die Männer hatten? Dann war das doch gar kein richtiges Problem, oder? Ja. Menschenrechte, hallo? Menschenrechte Ja. sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte. Nee, Moment mal. Nur so, dass es für die Frauen positiv ist, nicht andersrum. Ja, so ja rum halt Mann, der eben. beste Freund des Menschen. Ja, gut. Mal hat die Frau recht und mal hat der Mann Unrecht. So einfach ist es. Genau. Ja, dann. Aber nicht verzagen, weil wir kommen ja morgen schon wieder. Genau, morgen dann mit den neuesten wirklich schlimmen Dingen, also NetzDG und so, freut euch schon mal. Morgen mit ganz viel verbaler Gewalt gegenüber marginalisierten Menschen. Lasst euch nicht gendern. Macht's gut, Leute, bis Seid morgen. euch unserer gruppenbezogenen Menschenfreundlichkeit sicher. Ciao, ciao.